Da es immer mal wieder zu Missverständnissen kommt, hier ein kleiner Disclaimer. Dieser Podcast gleicht nicht der Tagesschau, nicht dem Heute-Journal oder den Tagesthemen, sondern eher Bild, Morgenpost oder Super-Illo. Das heißt, wir schreiben uns gar nicht auf die Fahnen, seriös alle Neuigkeiten zu berichten, sondern wir machen Boulevard. Das heißt, wir berichten mit spitzer Zunge und klarer Meinung über die eher skurrilen Vorkommnisse in der Szene. Dabei wird überspitzt und auch Sarkasmus und Ironie sorgen dafür, die Dinge überdeutlich zu beleuchten und das durchaus auch mal in Stammtischsprache. Man sollte also vielleicht ins Nachdenken kommen können, aber nicht alles allzu ernst und zu wörtlich nehmen. Wer also gut recherchierte Neuigkeiten erwartet oder gerne vollgeschleimt wird oder gegrüßt wird, der sollte exakt jetzt abschalten. Vielen Dank. Und jetzt... Welcome to the show. 50. Ab jetzt nehmen wir auf. Ich muss euch ja noch ein bisschen einregeln. Was hast du denn mit deiner Heiserkeit überhaupt gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe das irgendwie seit einer Woche. Und es wurde dann gestern extrem schlimm. Ich war ja wieder irgendwie unterwegs. Meinst du, das bringt einen Schlag bei Weibern, ne? Ja, das ist so eine super sexy, wie hieß dieser Typ? Mit dieser coolen, dunklen Stimme, die aus dieser Werbestar. Mit Kehlkopfkrebs oder? Nee, warte mal. Joe Cocker war es nicht, Joe Cocker? Oh, ja. Aber der hat es durch Saufen erzählt, oder? Ich kenne mich, also diesen ganzen Promis, das geht echt immer an mir sehr vorbei. Habe jetzt an alles gedacht, nicht, dass wieder irgendwelche Technik nicht funktioniert. Obwohl andere Podcaster genauso drunter leiden. Ich glaube, im Bild haben wir auch nichts, was da nicht rein darf. Ich wollte ja eigentlich mal die Themen durchblättern. Ja, wir dürfen heute ja nicht sexistisch sein, sonst vergeben wir ja unseren Hörer. Wir sind heute seriös. Also nicht 60 Sekunden sexistische Aussagen. Ne? Bei Manny ist die Luft raus. Das hatten wir ja schon angemeldet. Jörg, aber da könnte man natürlich auch fragen, warum ist denn jetzt die Luft raus? Bist du zu? Du hast letztes Mal der Hand rumgedrückt und das hat gezischt, ja, wenn ich das mal... Ich bin wirklich am überlegen, ob ich nochmal einen Travel-Bug dran mache, aber dann sind wir endgültig durch. Wenn das Ding von den ganzen Wänden reißt. Etwa noch einen. Ich habe da neulich einen losgeschickt, der ist gleich auseinandergerissen worden. Dann kann ich auch das Fix-Set dazu tun. Ich habe da noch ein Reparaturset. Kann man nicht so eine Brust einfach nur so rausnehmen und da irgendwie was ran machen? So als Brustpiercing. Das ist Groundspeak, da bist du ja gleich Bandmember. Auf einen, das ist nur der falsche Beschwerde wahrscheinlich. Ich dachte, da wird man Chartermember, wenn man sowas macht. Ja, bestimmt. Ich glaube, ich latsche heute auch noch durchs Bild, merke ich gerade. Ich habe so viel Tee getrunken, ich habe permanent eine volle Blase. Obwohl, wenn ich jetzt gehe, wird auch knapp. Ja, jetzt ist jetzt, wollte ich gerade sagen, ich fange jetzt exakt mal an, alles anzuschmeißen. Ich mach's wie Schumi, also den haben sie auch mal gefragt. Und was machen sie dann? Kann mich nicht beschäftigen, ich lass laufen. Ja. Dann gewinnst du bist der Erste, der ihn umarmt und denkst, mein Gott. Blöd ist natürlich auch, wenn es nach oben spritzt. Ja. Jetzt bin ich live on air. So. Wenn's in diesem Overall in den Helm reinläuft, weißt du? Ja. Alter, du hörst die Rohre an. Geil. Also live kann sich das, hört sich das bestimmt auch ganz anders an, aber so. Ach, ich muss jetzt gar nicht so unterschiedlich. Ach nee. Ach doch, das gilt ja erst ab dann. Ich wollte gerade sagen, wieso haben wir nur 3 Stunden? Doch, ich muss die Scheiße mal anschreiben. Jetzt haben sie es geändert und jetzt steht hier in der App, wir haben nur 3 Stunden zur Verfügung. Geht ja wohl gar nicht. Ich habe da extra jetzt... Soll ich mir was Erotisches machen? Ja, lass mal. Ist ähnlich im Bild, hilft nichts. Musst du lutschen. So, Übertragung gestartet, wunderbar. Jetzt, Ton gibt's auch, sagt schon der Erste. Jetzt haben wir alles am Laufen, glaube ich. Jo. Ja, können wir aufhören. Nee, also wir dürfen nur... Lutschen, siehst du, lutschen kann man. Wir dürfen tatsächlich nur 3 Stunden machen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das wieder zustande kommt. An sich haben sie uns 4, das hat er mir auch eingetragen, habe ich extra angemailt, aber steht jetzt 3 Stunden. Na, wird heute reichen, glaube ich, bei deiner Stimme. Muss, wie soll ich dich eigentlich nennen? Ganz ruhig ansagen. Okay. Also, wir müssen doch, du musst ja den Namen, weil sonst weiß doch gar keiner, was ist. Doch, habe ich schon getwittert. Das war das Cooling 75. Genau. Ich war bei 75, jetzt nicht ganz sicher. Aber er war schon mal hier vor, ich weiß nicht, lange her. Aber da hast du, glaube ich, gerade 100 Pfunde gehabt, ne? Aber er ist unser erster Gast im Bild. Das stimmt. Das können wir vielleicht auch mal als erstes mal den Vorspann machen, dass wir das mal erledigen. Genau. Also apropos im Bild, das ist dann auch das letzte Mal mit Bild. Also war ein netter Gag mal, das mit Google Hangout zu machen, aber es ist irgendwie völlig sinnlos. Also das bringt ja niemandem Mehrwert. Von daher, Bild sieht er aber nicht, sagt da gerade einer. Also ich sehe es. Das ist ja komisch. Hast du den, achso, der Link oben ist der richtige, ja. Achso, ich habe noch gar keinen Link weitergegeben. Dann. Ja. Da steht aber live und hier steht Übertragung beenden, also läuft sie. Nee, müsste gehen. Guck mal, null Zuschauer steht da auch. Bild geht. Bild geht? Okay, Bild geht. Da steht null Zuschauer und Bild geht. Na, ich denke da jetzt mal nicht drüber nach. Ja, Interceptor, weißt du? Ja, das der ist bewegt wieder, sich ja außerhalb des. Aber da steht doch null Zuschauer. Ja, oh, zicke, Hühnerkacke, zwei Zuschauer, siehst du, also, Bild geht. Okay, also, wie gesagt, machen wir heute das letzte Mal, weil dann ist der Gag ja auch irgendwie durch, also, ja. Wer weiß, vielleicht filmen wir uns nochmal bei irgendwelchen Aktivitäten. Ja, ich fürchte nur, dass das dann YouTube dreht, Vlog. Und wie man sieht, ist ja bei Mandy jetzt auch die Luft raus. Also da ist, ne, wir wollen ja heute nicht sexistisch werden, aber das Mädel hat einfach irgendwie völlig die Füllung verloren, die Form verloren. Also ne, hat ja keinen Sinn. Das, die Füllung verloren ist schon wieder. Obwohl, so wie sie jetzt aussieht, könnte sie bei den Topmodels auftreten. Ja. Denk dran, seriös heute. Ja, ja, nee, ist klar. Was haben wir noch? Am Anfang jetzt mal Vorspann haben wir gesagt, ach so, das mit iTunes ging ja schnell. Erst wurden wir natürlich sofort mal runtergewertet, damit wir keine 5 Sterne mehr hatten. Dann kam der Gegenkrieg und wir haben wieder 5 Sterne bekommen, weil uns gleich 3 oder so gelockt haben. Und das war irgendwie süß. Das darfst du jetzt nicht sagen. Jetzt wird die Gegenseite wieder mobilisiert. Ja, das hat was von diesem Tauziehen aus der grünen Hölle. Genau. Also wir haben jetzt auf jeden Fall wieder 5 Sterne. Könnt ihr ruhig so lassen, das ist schon ganz gut so. Genau, Star Wars Schreibfeuerweise gerade. Das trifft's auch. Ja, MixLR bleibt uns jetzt erhalten. Ich habe die $90 da bezahlt. Ich hoffe, das bleibt uns erhalten. Ich muss mich dem mal nachtreten, weil im Moment steht auf meiner MixLR ab, dass wir nur 3 Stunden haben. Und ich habe extra 4 Stunden mit denen abgekaspert. Müssen wir mal prüfen. Hast du das schriftlich? Ja, per E-Mail. Okay. Ja, ja. Die waren aber ganz kulant. Also, wo sitzen die eigentlich? In England irgendwo. Die sind ja auch nicht, die sind mir ja nicht riesig entgegengekommen, aber naja, immerhin mit dieser Stunde, damit ich ein gutes Gefühl hatte, von daher war schon. Du hast dich vielleicht falsch verkauft, jetzt gesagt, ey, wir sind hier diese YouTube-Stars. Ja, sonst nehmen wir YouTube. Kennst du Mandy? Ja, nein, los. Ja, nein, das war schon okay, also die haben reagiert. Flatter brauchen wir nicht mehr erwähnen, Flatter ist jetzt gestorben. Irgendwie, das Tool hat sich in 2 Jahren null entwickelt. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Das hat uns den RSS-Feed auch invalid gemacht, weil er da ein Bild mit reingepappt hat. Ach, die 50 Euro. War nett, dass ihr alle gespendet habt, das ist überhaupt keine Frage. Das wissen wir auch zu schätzen. Aber irgendwie... Schickt die Kohle einfach so. Briefumschlag rein, Kohle rein, fertig. Ja, oder es gibt ja auch Patriot oder irgendwie sowas. Nee, doch, irgendwie. Ja, egal. Geht davon einen saufen, schenkt es euren Kindern oder wem auch. Aber wenn es euren Kindern schenkt, dann sagt ihnen, dass das von uns kommt. Wenn ihr euch fragt, wer das mit der komischen Stimme ist, das bin tatsächlich, ist der kleine Tracer. Ja. Der hat gestern an meinem Whisky Saufwettbewerb mitgemacht und verloren. Dabei warst du doch gerade erst auf die Malediven, oder nicht? Ja, aber das kommen wir ja noch. Achso, heute bleiben wir seriös. Ja, das machen wir schon. Sind wir schon bereit. Die sakrale Musik habe ich jetzt nicht gefunden. Dann lassen wir mal raus. Soll ich mal schnell suchen? Nee, das ist immer schwierig, weil wenn du das einspielst, weiß ja nicht, nachher ist da auch noch irgendwie, wie heißt der Scheiß? Ding ist drauf. Ah! Das ist von der Pappnase. Ja. Ja, muss ja. Da wird man noch nichts von erwähnt. Genau. Ja. Bullerde, nächstes Mal machst du, genau, Geber wollte ich sagen. Bullerde, nächstes Mal machst du da mal einen Absender drauf. Wir haben ja echt gesessen und uns gefragt, wer uns das Brausepulver zugeschickt hat. Jetzt wissen wir dann wenigstens. Obwohl, wer war es gerade von ihm? Ja, dann muss er sich jetzt outen. Dann muss er jetzt sagen, nein. Ja, dann. Aber warum soll ein P drauf sein? Aber da kommen wir jetzt erstmal von. Erstmal haben wir eine Karte, okay, von Wattfraß bekommen. Jo. Elbsandsteingebirge. Das war geil, kenne ich auch. Ach, zu ja empfehlen. Ja, er schrieb auch gerade, dass er 27 Kilometer gelaufen ist. Ich weiß, dass ich damit Heike war, sind wir auch tierisch viel gelaufen. Und vor allem 27 Kilometer sind da meistens nicht so flach wie hier. Ja. Sondern obwohl, so hügelig ist ja gar nicht. Das sind ja keine Berge, das sind ja, ja Wie heißt das? Wie? Das sind ja Steine, das sind keine, das nennt sich nicht Berge, die Dinger. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Es hat einen anderen Namen, ich komme nicht nach. Es heißt auf jeden Fall nicht Berge. Auf jeden Fall ist da geil. Elbsandsteingebirge heißt nicht Berge? Nee, das sind keine Berge. Das, die Steine, das ist ja im Prinzip keine Berge, sondern das ist ja das Elbsandsteingebirge, das rausgewaschen ist und das, was da stehen geblieben ist, ist eigentlich Schrott, der übrig geblieben ist. Das heißt irgendwie anders. Frag mich nicht, aber es heißt anders. Ich google mal. Unser Gast sieht unglücklich aus, das täuscht. Ja. Wir haben ihn noch abgefüllt vorher, das geht schon. Ihr fragt euch, warum Mandy keine Luft mehr hat. Abgearbeitet. Dann haben wir eine Routekarte bekommen von Halfor aus Irland. Meinst du das vielleicht als Erhebungen? Nee, das heißt anders. Ich gucke nachher nochmal nach. Team Canyon wahrscheinlich. Ja, so, genau, aber das heißt, Canyon heißt ja nicht Berge, da heißt das anders, die Dinger. Ich komme noch nicht auf den Namen. Scheiße, aber keiner von dem Sandsteingebirge, der das weiß hier im Chat. Eben. So, was haben wir noch? Der war auf dem Weg zu GC43, das mochte ich gleich erwähnen, da wird man ja neidisch, wenn man sowas liest. Das Brausepulver haben wir eben angesprochen, eine Karte mit Brausepulver haben wir bekommen. Wir wissen nicht so genau von wem. Jetzt vermuten wir ja, ne? Das ist von der MUQS, ja. Und mit einem coolen Brief dazu. Achso, den wollte ich ja nochmal reinkommen. Den fand ich. Der war eigentlich so cool, den hätte ich eigentlich selber schreiben können. Den Brief, ne? Ja. Es kann eigentlich nicht, ne, Bullenherde, ob es dafür reicht. Du, wir haben den, an dich gewesen, ne? Übrigens, wir haben den Link nicht als Topic gesetzt. Für den Hangout. Oh, stimmt, aber es ist sowieso das letzte Mal. Guck mal, ist ja ein Chat dafür drin. Und wenn ich im Chat ist, als, der kriegt den eher später, findet ihn auf unserer Seite. Das ist nicht das Problem. Also, wir haben, Brausepulver bekommen mit den Sorten Deep Purple, Urinellahi und Acid DC. Und einen langen Brief dazu. Den lesen wir jetzt mal nicht vor, aber der war klasse. Ich glaube, dafür kann man auch nochmal deutlich Danke sagen, ne? Eigentlich könnten wir ihn vorlesen, aber ich habe so gesoffen, ich sehe ihn gar nicht mehr so richtig. Also wenn er von Bullen ist, lesen wir ihn nicht vor. Aber danke sagen wir trotzdem, der Brief war cool. Der hat uns echt viel Spaß gemacht. Und jo. Das Brausepulver sowieso, das Zeug mache ich ja, muss ich ja zugeben. Ne? Echt? Ja, das finde ich cool. Brausepulver, ah, lecker. Ohne Wasser, aber auf die Zunge direkt. Auf die Zunge und dann musst du ganz viel Schnaps trinken und dann kommt das durch die Nase wieder raus. Wieso weißt du Feuer, weißt du das auch? Also ich weiß immer noch nicht genau, wer das war. Gibt's einen Link für den? Achso, hat er schon bekommen, den Link. Okay. Ja. John war auf den Malediven. Eigentlich auch sowas, was man gar nicht erwähnen macht, ne? Dafür hat er uns aber die Postkarte ohne Koordinaten geschickt. Schlappe. Ja, aber dafür hat er mich... auf dem Cash mit eingetragen. Das fand ich ja zu geil, dieses Bild vom Logbuch, wo der kleine Tracer auch mit drunter steht. Der kleine Tracer hat also jetzt... Ein auf einer Punkt auf der Malediven. Und auf so einer Mini-Insel, wie 100 mal 300 Meter hat er geschrieben. Das war nicht viel mit Laufen. Ey, das mache ich, das locke ich einfach. Da bin ich wahrscheinlich einer von 5 Cachern weltweit. Oh, das ist ja, guck mal, die verwechseln jetzt unseren Gast hier mit Tracer, ist auch nicht schlecht. So. Und dann haben wir den letzten hier. Hallo, Tracer ist immer noch hier. Wieso lecker Post. Ich habe 3 Arme. Guck mal hier, die Postkarte von M. Wause? Ich war mir nicht so sicher. Und Moselengel. Ach doch, Moselengel. Ich habe gedacht, Moselengel? Ach, jetzt fällt mir das auf, das heißt Moselengel. Moselengel, genau. 76. Aber die haben coole, ich habe mir das ja auf Google Earth angeguckt, mal ja zu gerne. Ja. Ganz außen hatten sie eine Hütte in ihrem Feriencenter da. Nicht schlecht, ne? Wie, was rausgekriegt, welches, oder wollen wir das jetzt nicht nennen? Das Feriencenter. Och, glaube nicht, dass das jetzt so schlimm ist. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es war auf jeden Fall in Seeland. Also ZEE-Land. Mit Koordinaten, dass ich gut gucken konnte. Topkarte, so muss das sein. Wir haben sowieso viele Postkarten diesmal bekommen. Und ganz ehrlich, das ist auch viel geiler als Flatter. Da habe ich ja viel mehr zu spannen. Und übrigens sind das sind 4. Das sind MW aus L, so heißt das. Moselengel 76, Julian 07. MW aus L. Und Daniel 13. Ich gehe mal davon aus, das ist eine Familie. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Hey. Ja, da habe ich echt nicht drüber gefallen. Wie peinlich. Ich finde solche Karten immer total faszinierend. Das hat immer sowas, ihr müsst das ja sehen, wir sitzen hier immer in diesem Keller und kaum Tageslicht. Ja, und mit so einer Karte, da haben wir Interaktion mit der Welt. Also schickt Karten, wenn ihr Bock habt. Und einen Monat nichts zu tun. Bis in diesem Podcast kommt jedes Mal. Deswegen hat Manny auch keine Luft mehr. Genau, das ist Heike, schiebt immer die Karten unter der Tür durch und das ist das einzige Highlight, das wir noch haben. Also immer weiter Postkarten, das ist immer gut. Mich, wenn irgendeiner dieses CGO auf BlackBerry nutzt, dann, ja, BlackBerry, das ist der nächste Hype. Ich bin so ja, weit. Und das würde ich gerne mal wissen, ob es bei euch noch funktioniert, ob man sich da noch einloggen kann. gebt gerne mal Rückmeldung per Mail oder in den Kommentaren. Das macht sowieso keiner, das ist auch peinlich, so zu geben, was man. Ja, deswegen per Mail. Ach so, ja. Du. Hey. Nee, ist schon ein tolles Handy, also gar keine Frage. Ja, ja, das ist die, Jürg, das ist die Zukunft. Die Tresa ist nicht das Ding in der Mitte. Das Ding in der Mitte ist unsere etwas aus der Form geratene Frau Mandy. Das war jetzt nicht sexistisch, das war nett. Ja. So, jetzt sind wir eigentlich durch. Ich könnte jetzt natürlich, aber wir wollten ja seriös sein, aber ich sag's trotzdem, Tresa hat aber das Ding in der Mitte, ja. Die ist klar. So, jetzt einmal zum Gast. Du warst wann hier? Weißt du das noch? Anfang 2012 müsste das gewesen sein. Und man muss sagen, es ist 3 Jahre her. Ja, und ein Gast, Scheiße, der wiederkommt. Da bist du praktisch. Ja, jetzt nach 3 Jahren Psychiater. Hat's gereicht, um mal wieder vorbeizugucken. Ja, Psychiater hat gesagt, du musst dich deinen Ängsten stellen. Ja, genau. Konzentrieren. Wie lange warst du damals dabei? Das war ziemlich kurz, ne? Ich habe am 3. Oktober 2011 angefangen. Da habe ich meinen ersten Cash gefunden. Also noch nicht wirklich lange, ne? Und weil damals waren wir auch noch nett, das war noch die nette Fassung, ja. Da wolltet ihr mal ein Newbie dabei haben, genau. Ja, stimmt, ich kann mich gut erinnern. Und hast du sie fertig gemacht? Oder wurdest du fertig gemacht? Nein, das war noch die nette Variante, da die nette Fragen gestellt. Ach so. Genau, das war mit Fragebogen. Und die beiden konnten es nicht beantworten, ne? Damals. Wir? Ich musste die Fragen beantworten. Also du musstest die Fragen beantworten. Hast du noch nie in unser Podcast früher reingehört, nee, du Pappnase? Ich kann mich, ich habe keine Zeit dafür, mich mit sowas mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Ich will jetzt YouTube-Star werden. Ich dachte, du hättest da extra nochmal jetzt reingehört, bevor der Gast kommt, damit du weißt, was damals gesprochen wurde. Das wollte ich gestern zeigen. Das ist nicht mehr online, habe ich gesehen. Was? Ja, ich habe gestern nur kurz auf Google geguckt und dann komme ich aber auf diesen, also das hat auf den Artikel verlinkt, den du gerade vorgestern oder so online gestellt hast. Oder gestern? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, das ist noch drin. Dann habe ich es noch nicht gefunden. Ich habe auch nicht ausgiebig gesucht, aber. Ja, aber das ist, also, das macht man ja ganz einfach. Das können wir live vor Ort machen. Wir haben irgendwo, habe ich diesen scheiß Explorer. So. Toilettenpapier, ich kann dir jetzt nicht antworten im Chat, was wäre zu sexistisch. Aber irgendwie da hab ich ihn. Hast du es richtig erkannt. Was sagt er denn? Sonst sind unsere Hörer ein bisschen außen vor. Ja, ja, er hat gefragt, ob Mandy die ganze Zeit den Ständer im Mund behält. Du hast sie ein bisschen komisch angehangen. Die hat sie festgebissen. Ja. Das ist das Gegengewicht zum Mikro, oder nicht? Ja, ja, genau, damit das Mikro nicht kippt. Also es ist halt nichts Sexistisches. Das sei nochmal dringend erwähnt. So, achso, ich muss mich hier noch anmelden. Genau. Benutzername kennst du ja. Achso, ich will doch gar nicht auf unsere, ich brauche noch gar nicht auf unser Dashboard. Quatsch. Podcast-Keller.de. Wir werden jetzt mal gucken, wann unser Gast genau da war. Also ob der Artikel wirklich weg ist, das wäre ja wieder peinlich. Ey. Suchen. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, wie er heißt. Cooling. So hieß er. 75. So heißt er immer noch. So, der Artikel sucht er auf. Die schweigende Mehrheit 007. Scheiße, ist das lange her. 19. Januar 2012. Siehst du, ist noch da. Aber ist nur kein... Oh. Der Gast war oft der gewünschte Newbie. Doch, hier sind auch die Downloads. Ja, okay, also der Player ist nicht da, das ist relativ klar, weil das alte Folgen sind, die habe ich nicht in diesem neuen System, in dem Plugin drin. Finde ich jetzt auch nicht so dringend. Nein, das ist... Auch ich könnte den Player noch wieder nachbauen. Das muss ich mir gleich mal angucken. Ah, okay, da sind die Player für die alten Folgen nicht da drauf, weil wir das ja umgestellt haben. Ja, okay, das macht durchaus Sinn. Nur wenn ich den in die neuen, in unser neues Plugin einfliegen würde, dann würden alle Folgen wieder als neu erscheinen. Das würde uns natürlich Downloads bringen, automatisierte. Und viele begeisterte Hörer, vermute ich. Deswegen lassen wir das mal lieber sein. Aber du siehst, die Folge gibt's noch. Also, um Gottes Willen, ich habe das irgendwann mal alles nachgepflegt. Ich glaube, ich habe auf die Überschrift geklickt oder so. Also, irgendwie kam ich auf den neuesten Artikel von... Ja, okay, da klar. Das kann sein. Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt selber gesucht hast. Wir haben doch unseren Interceptor dafür. Ja, stimmt. Der ist schon schneller als wir wieder. Kannst du schon mal zwischendurch den Player wieder einbauen. Nee, muss ich gerade mal gucken. Ich erinnere mich nachher bloß mal dran, wenn wir durch sind, dass ich nochmal nach dem Player gucke. Dann kann ich ja noch parallel einen einbauen, der die abspielen würde. Na gut. So, fangen wir mal an. Themen haben wir. Ja. Erstmal vorab, wenn wir das schon haben. Wir haben ja damals, da warst du 3 Monate dabei. Wie hat sich denn 3 Jahre entwickelt jetzt? Ja, jetzt vor 2-3 Wochen habe ich meinen 1000. Cash gefunden. Also ich bin jetzt nicht so irgendwie... In 3 Jahren? Dann? Ja, das ist nicht schnell, ich weiß. Ja, aber du hättest eigentlich, hätten wir nicht wieder ausladen müssen dafür. Du hättest jetzt müssen, in den 3 Jahren, ich bin jetzt bei 50.370. Ja. Und was ist deine Lieblingscashart jetzt geworden? Der schnelle Tradi. Ich habe, na, eben nicht. Ich habe gerade vor ein paar Wochen drüber nachgedacht, also als ich die letzten paar Male los war, dass Multis doch eigentlich so für mich am schönsten sind. Und wenn sie gut gemacht sind, natürlich. Wenn es irgendwie heißt, ja, Start-Ziel-Multi, die können auch lustig sein, aber sonst finde ich eigentlich okay. Gut gemachte Multis, so keine Ahnung. Vier, fünf Stationen. Bist du hauptsächlich? Unterwegs? So Runde Buxtehude. Da ist doch gar nicht so viel. Aber den Nein, aber wenn, also ich weiß, also ich bin immer, also meistens bin ich mit einem Kumpel zusammen cashen. Mhm. Und dann waren wir jetzt in letzter Zeit in Hamburg zum Beispiel, so im südlichen Hafen unterwegs. Ach, Hafen ist immer gut, ja. Ja. Es gibt nur den Hafen, das andere ist für Touristen. Das ist Verarschung, ja. Das nenne ich nicht Hafen da. Und der goldene Keks, wahrscheinlich gemacht in Stade, ist der, ne? Der goldene Keks? Der goldene Keks, das ist ein Multi. Den habe ich noch nicht gemacht. Kenn ich den? Ja, den hast du mal empfohlen. So. Oh. Den habe ich mir auch noch nicht gemacht. Aber reine Multi ist jetzt nicht noch dann speziell mehr so Nachtcash, Lost Places. Also Nachtcash sind auch schon ziemlich cool, da wollten wir eigentlich auch los. Aber dann haben wir gemerkt, da sind ja über Kalender drin. Ich meine, wenn man sich das mal so überlegt, man könnte mal losfahren oder so und dann zwei Tage vorher und dann denkt man, oh, es ist Osterwochenende, wahrscheinlich ist jeder zu Hause bei der Familie und wir will Nachtcash zusammen irgendwie machen. Ja, das funktioniert dann nicht so gut. Könntest natürlich machen, sagst du, ich wandere hier zufälligerweise. Ja, aber das wenn, wenn nicht einer fragt. Ja, aber ist immer blöd. Das ist doof. Weiß jeder, was Sache ist. Apropos Nachtcash, dann ziehen wir den einmal dazwischen hier. Toller Nachtcash in, nee, das ist nicht mehr Rübke. Nee, das ist da, wo wir waren gerade, wo ich meinte, südlicher Hafen so quasi. Bei Finkenwerder, Nemesis? Ja, das ist ja Altenwerder quasi, oder? Das ist auch direkt neben dem Container-Terminal Altenwerder da. Nee, das ist noch ein anderer, den du meinst. Nemesis ist jetzt ein neuer Cache. Aber der, also der ist da gelistet, ich habe den noch nicht gelöst. Du, da fahre ich heute übrigens hin zu Nemesis. Echt? Ja. Der ist cool. Ja, das ist der Nachtcache. Ja, der ist, den hatte ich auch hier drin zum empfehlen, weil der wirklich, erstmal habe ich am Handy mitgehabt. Oh Gott. Gab's ja auch ein Bild auf Twitter. Das war die letzte Aufnahme. Also, wenn du richtig cool wärst, Jörg, dann hättest du Mandy mit so ein Urban Cache gemacht, mitten in Hamburg, irgendwie so ein Tradi mit Mandy geholt, wo 3 Millionen Muggels da vorbeilaufen. Übrigens, dann wohl der meint nicht die Dobranski, sondern er meint den Nemesis, wo er eigentlich gelistet ist. Deswegen sind wir eben durcheinander gekommen. Wir meinen tatsächlich den Nemesis. Der Dobranski ist ja den, kennst du den auch im Hafen? Hast du den schon gemacht? Noch nicht gemacht, aber auf der Liste quasi. Der ist ja echt, also eine Berühmtheit sein. Quasi. Und, ja, genau. Absolut. Und das sind auch Caches, Nachtcaches, die man auch gerne mal im Sommer macht. Ja, du, ich nicht. Das wird zu lang einfach. Ja, aus dem, du hast ihn nicht gemacht, dann kann ich ja nichts sagen dazu. Du hast ihn aber gemacht, ja. Ne? Wegen dem Final. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber ich finde ihn insgesamt ist er mir einfach zu lang. Also so berühmt der geworden ist, ich mag den nicht. Also ich habe, der ist ja toll gemacht, die haben da wahnsinnig Arbeit reingepackt. Nur hätten sie zwei draus gemacht, hätte mir besser gefallen. Und ganz ehrlich, ganz viele, die ich so im Wald treffe und drüber spreche, denen geht es ganz genauso. 90% höre ich immer, ja, der ist echt super, aber ab Station 10 hast du irgendwann keine Lust mehr. Ja, das ging mir auch so. Also der ist top. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, der Cache ist scheiße, um Gottes Willen. Also der ist ja weit über Durchschnitt und da ist ja richtig, richtig Arbeit reingeflossen. Es ist nur einfach zu viel. Ja, Länge ist so, ist ein Argument. Ich meine, Sommer wegen, da läufst du halt nicht so durch Wald und Gestrüpp. Ja, und am Ende hast du 50 Zecken irgendwo am Bein und denkst, super. Ist oft auch zugig da oben. Aber nochmal zu dem Nemesis, also den finde ich zum Beispiel super top. Die 2 Stunden, die sie in einem Kalender auseinander haben, finde ich ein bisschen knapp. Wenn du als Newbie hinkommst, kann das eng werden mit den 2 Stunden. Sonst schaffst du. 2 Stunden ist schon relativ gut, aber das eben für Leute, die das oft machen. Dafür ist der schon ziemlich richtig gut. Und das mache ich auch gerade. 2 Stunden, knackig. Du musst dich auch, also zieh dir wirklich was ran, was dreckig werden kann. Aber wieso? Ist cool, das Ding. Ich bin auch heute sowieso krank. Ich würde die anderen machen lassen. Oder muss ich überall mit? Nee. Ich überlege gerade. Also dem einen, also wir haben an einer Station wirklich lange gesucht. Die ist echt, echt nicht einfach. Wobei es sind 4-4, da gibt es auch oder 3,5-4 oder so. Das ist also keine Diskussion, das ist absolut in Ordnung. Aber die war wirklich schwer, da haben wir lange gesucht, da waren wir mit allen Mann drin. Das ist auch nichts, was überfordert. Es ist so, du kommst da schon nachher dreckig und verschwitzt raus, aber jetzt nicht so extrem, sondern gerade so, wie man es mag. Und dass man nach 2 Stunden durch ist und dann auch echt richtig, richtig Spaß hatte und dann ist auch gut. Mehr brauchen wir noch nicht. Okay, na, ich habe meine Schuhe im Auto, Geocaching-Schlüpper habe ich schon an, passt schon. Ach, sogar 4,5-3. Ja, das kommt doch hin, weil die eine Station echt schwer ist. Und wenn, dann parkt dort nicht. Das kann ich auch gleich rausnehmen, das Thema. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Ich finde es immer wieder schlimm. Du könntest mir eigentlich gleich mal sagen, wo man parkt dann. Ja, genau. Und zwar einfach unten an der Straße. Ach so. Das ist nämlich schlicht und ergreifend, ist da kein Parkverbot. Das ist eine ganz normale Straße innerorts und dann kannst du stehen bleiben. Da steht nichts von Parkverbot. Und ich finde es echt schon peinlich wieder, dass sie das echt dazu schreiben müssen. Ihr lieber Kescher aus aktueller Veranlassung in Rot, extra im Listing. Der ansässige Bauer hat sich bei uns beschwert. Da sind die ernsthaft. Du kannst über den Deich rüberfahren und hinterm Deich ist so diese Strecken, wo die Obstbauern langfahren. Und da haben sie dann irgendwie wieder mit 5 Autos geparkt. Ja, wenn das nicht funktioniert, hätte ich ihm vorher sagen können. Einer könnte da zur Not stehen, obwohl du da auch schnell mal versackst mit dem Auto. Ne? Das ist ziemlich neben der Straße matschig. Und da sind die dann wohl mit allen Autos rüber. Also oh. Das haben die beiden aber auch ganz cool gemacht, wenn du nämlich jetzt gelöst hast. Dann kriegst du irgendwann auch mal die Mail, wo dieser Text dann auch nochmal drin steht. Ja, das ist auch gut so. Ehrlich. Also, das war mir aber auch klar. Also, bei Bullwinkel bin ich mir immer sicher, der trifft sowieso schon meinen Geschmack, weil ich mag das so, wie er das, seine Caches baut. Das konnte nicht viel schief gehen. Wenn der mit als Oma drin steht, dann mache ich sogar mal ein Mystery. Oh, von dem habe ich auch geile gemacht. Also, Bullwinkel, der hatte doch damals die, ich weiß gar nicht, ob sie noch existieren, die Serien der 70er. Ja. Und die Serien der 80er. Ja, genau. Die kennst du nicht? Nee, noch nicht. Da hast du immer die Serien, die Melodie gehört, immer so einen Ausschnitt. Und anhand der Melodie musstest du dann drüber nachdenken, welche Serie könnte das sein. Da war ich noch nicht mal geboren bei den Serien. Was? Wie alt bist du denn? 26. Ja. Ja, okay. Die Serien kann man ja vielleicht trotzdem kennen. Okay, aber also, Knight Rider kennst du auch. Auf jeden Fall. Ja. Ist Kult. Aber er hatte auch die, was ja viel geiler war für ihn, sind ja die Erik-Serie. Ja, die ist ja das jetzt hier weiter fortgesetzt. Ja, genau, aber im Kinderheim, das war gerade los. Die gibt's ja heute auch nicht mehr, Erik und irgendwas im Kinderheim in Neu-Harburg. Das waren ja insgesamt, waren das drei? Ich glaube Eriks Vermächtnis und? Nee, ich meine zwei waren das. Genau ein Auto, nicht mehr. So soll es auch sein, echt. Also wenn ihr dahin fahrt, ne? Ja, ich habe keine Koordinaten vom Parkplatz. Du bleibst einfach auf der Straße unten stehen. Da, wo du abbiegen müsstest, bleibst du stehen. Da hast du noch 50 Meter zu Fuß. Das wird jeder hinkriegen. Und wer das nicht hinkriegt, kriegt den Cache auch nicht hin. Also Nemesis, sehr, sehr schöner Cache. Was ich jetzt vergessen habe, ist die GC-Nummer zu sagen. Los, lieber Chat, haut nochmal die GC-Nummer eben von dem Nemesis rein. Habe ich jetzt schon hier weggelöscht, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Den reichen wir gleich nochmal nach, ansonsten kommt er. Wir haben Zeitversatz. Achso, ist schon drin. Hat er ja oben schon mal gepostet. Muss ich hochscrollen. Das fängt ja noch so an. Da, GC5NMT2. Genau. Von Bullwinkel und Bullwinkel. Danke, Lüri. Also, möchtest du wirklich eine Antwort darauf haben, ob du zu dusselig bist? Also, wir senden auf YouTube. Schätzelchen. Das kannst du aber glauben. Und ich habe das Gefühl, ja. Da ist der Link schon. Ja, den will ich auch mal kopieren. Ich sehe ja, no, wir haben ja auch einfach gestrickte. Hi. Hi. Oh Gott, jetzt flüstert es immer noch. Moin. Ich darf nicht flüstern, habe ich gehört. Habe ich den Topic jetzt umgeswitcht da oben? Ich hoffe. Oh, danke sehr. Dankeschön. Was gibt's da zu essen? Ja. Oh, Osterhasen. Das können wir erstmal alle in die Kamera halten. Gab's wieder ein Sonderangebot, ne? Oh, du warst jetzt auch schön in der Kamera. Was war's denn auch mit unsichtbarer Heike? Stimmt, fällt mir gerade ein. Da bist du gerade schön durchs Bild gelaufen. Das war also nicht die Mandy, das war die Heike. Ja, aber das mache ich ja auch so. Ostersachen im Sonderangebot kaufen. Weil wenn es dir schmeckt, warum sollst du nachher nicht zuschlagen? Ja. Ja? Ich sehe es auch so. Also ich hau nicht auch alle weg, aber sie hat heute schon einige Schokolade mitgebracht. Ich twitterte das vorne auch. So, wo waren wir jetzt? Jetzt sind wir ja ganz oben. Wir sind ganz oben, weil ich bin mal wieder durch die Weiten des Netzes geströmt. Und du kannst dir die Scheiße echt nicht ausdenken. Ich bin auf eine Kreditkarte gestoßen mit dem Travelbug-Logo. Zu finden ist das auf der Website Cash You Can, also Cash, dann ein U, dann Can, .wordpress.com und nennt sich Geocaching Card Go Seattle. Ja. Also Caching tatsächlich mit SH. Genau. Und er hat sich halt, schreibt dann immer sehr viel, wie er sich darüber Gedanken hat, dass es doch mal ganz toll ist, dass er solche Karten ja auch irgendwie, das ist sein Hobby und das andere ist auch sein Beruf, sowas zu entwickeln. Und dass er es dann Groundspeak tatsächlich vorgeschlagen hat, auch noch den TB-Code mit auf dieser Kreditkarte drauf zu machen. Ich habe das gelesen, habe gedacht, jetzt gucke ich erstmal nach dem Datum, ob das der 1. April ist. Nee, war es nicht. Und habe es dann dementsprechend auch kommentiert, aber es scheint tatsächlich ernst gemeint zu sein. Das ist absoluter Scheiß. Also eine gebrandete Kreditkarte, er hat jetzt eine Mastercard genommen, geht auch alles andere. Und stellt es euch vor, ihr geht an die Kasse bei Aldi. Und es dauert wieder ein bisschen länger, weil die Kassiererin sagt, oh, bist du auch Casher? Lass mal kurz den TB-Code notieren. Ja, genau, das kann man erstmal mit der Kasse am besten auch. Ich fand's einfach cool und das Bild auch. Ich hoffe, es ist wirklich nur ein Gag, aber es also liest sich wirklich nicht so. Ich möchte eben erwähnen, wir sind nicht sexistisch, aber guck mal, Gedanken, ich schreibe, juhu, bin drin. Ist ja jetzt auch irgendwie, wie soll man das jetzt verstehen? Das waren auch die letzten Worte von Mandy, ne? Ja. Und dann ging sie von uns. Wie findest du das? Würdest du mit so einer Karte bezahlen? Also ich dachte erst, hä? Ich habe gerade ehrlich dran gedacht, wenn du dir vorstellst, dass die Kassiererin da sitzt mit diesem Scanner und dann ja. Dass es theoretisch abscannen könnte. Ich weiß nicht, bei den Travelbugs, die kann man nicht scannen, oder? Oder sind die Codes da auch als Code hinterlegt. Nee, das haben wir auch schon mal einige gefragt, ob man diese Figur meinst, dass das da drin ist. Ja, aber die sind ja auch so. Das wäre übrigens nochmal der Gag, dass das wirklich scannen kann. Das würde viel erleichtern. Das wäre absolut sinnvoll, ganz ehrlich, gerade genau. Für diese Field-Scanner, natürlich, klar. Aber da ist ja Groundspeak, der Nano-Icon wäre auch sinnvoll. Stattdessen kriegen wir einen Chat, also. Ja. Aber stell dir vor, jeder, wo du diese Karte einsetzt, weiß, du bist Geocacher. Ja, ich finde auch dieses Hobby, auch wenn es nicht mehr geheim ist, muss man es ja jetzt nicht ganz nach außen tragen. Schön im Puff einmal durchziehen. Oh, du auch? Ja. Ey, wir haben Mandy nicht getötet, Gedankenlyrik. Die hat abgenommen. Die hat Diät gemacht. Ja. Und jetzt ist halt die Luft raus. Also, wir sind unschuldig. der Spruch. Also, das ist jetzt nicht von uns so das Sexistische. Der Spruch, Mandy hängt am Ständer fest, den finde ich schon äußerst gelungen, muss ich sagen. Oh, herrlich. Ach, die Field-TB-Scanner wie diese. Ja, da kommen wir noch zu JRs Artikel. So, wir haben jetzt mal den. Also, guckt's euch an. Wer so eine Karte haben will, kann sich da ja anschließen. Vielleicht kriegt ihr das ja hin mit dem Mann zusammen. Ich hoffe nie, dass das klappen wird. Nee, ich glaube, du brauchst schon die eigene Karte. Es muss schon Groundspeak genehmigen, weil die das dann gebrandet hätten, ne? Ja. Und hast du dann als nächstes, ich fand's eher peinlich, wenn Mandy den Ständer aus dem Mund nimmt, dann knallt das Mikro dem Gast in die Nüsse. Ja. Oh Mann, und das im 60-Sekunden-Takt. Also hört auf, da haben wir gerade Kritik für geerntet. Und wir sagen es nochmal für unsere Zuhörer, das ist der Chat, der hier so versaut ist. Ja, nicht wir. Wir haben hier, wir spielen dann unser Glöckchen. An den von dem Osterhasen. Ja. Ich muss mich jetzt zurückhalten, die Regierung hat den Raum betreten. Oh ja, jetzt musst du da besser ruhig sein. Und was kommt man so alles in die Zeitung? Neue Geocaching-Coins aus China. Also die Schaumburger Zeitung.de, das muss auch echt der Hammer sein. Die haben die Komfort aktuellen Artikel scheinbar gar nicht mehr klar. Ist es noch gar nicht Sommerloch, ganz ehrlich, ne? Ja, und jetzt berichten sie schon. Also der Artikel ist so kurz, den kann ich sogar vorlesen. Landkreis, MAK, was immer das ist. Für Thomas, ja, steht da, ist ja öffentlich. Für Thomas Drews ist es eine Punktladung gewesen. Pünktlich zur Übergabe an die Vorbesteller sind Ende vergangener Woche die ersten Schaumburg Geocoins bei ihm angekommen. Diese stellt er jüngst im alten Krug in Niederwöhren den Mitgliedern der Schaumburger Geocaching-Gruppe vor, die er gemeinsam mit seiner Frau Manuela betreut. Ach, das ist ein Altenheim oder wieso müssen die betreut werden? Die Chips, die in ihrer Form an ein großes Geldstück erinnern, wurden alle mit unterschiedlichen Codes versichert. Wenn sie alle gleich hätten, wäre es auch ziemlich dämlich. Mehr dazu lesen Sie morgen in Ihrer SZLZ. So, das war der ganze Bericht. Und dann gibt's da ein Foto. Ich sag da jetzt, beurteilt das einfach selber. Wir verlinken das. Warum halten sich eigentlich die Coin vor Auge? Ich frage mich sowieso, was kommt man da? Muss man wirklich mit allem in die Zeitung? Das ist einfach so peinlich. Betreutes Cashen, ne? Ja, hast du ja gelesen. Die betreuen, wie muss ich mir das vorstellen? Das sind alles irgendwie Ballerballer oder irgendwie behindert oder was? Wieso ja, Hilfe. Ja. Mehr links. Jetzt hebt mal den Stein hoch. Ja, also Schaumburger Geocacher, ich kenne sie nicht. Wenn man mit so einer Zeitung muss, kann man machen, muss man nicht. Halten Sie die Coin eigentlich richtig rum? Ist die, kann man die discovern? Das wäre doch cool. Weil sie ist ja jetzt von beiden Seiten zu sehen, oder? Ja, stimmt, Fall? Ihre da oben sieht das nicht so aus, als man das fast sehen könnte, ne? Ja. Kann das jetzt hier schlecht machen. Habe ich jetzt nicht so die bedienenden Elemente, aber das müsste ich mir tatsächlich nochmal angucken. Ja, guckt euch an und wer Discover Bock hat, kann ja mal prüfen, ob er das hinkriegt. Und dieses würde ich dann aber streuen auf Facebook oder so. Da gibt's ja so Gruppen. Ja. Ja. Also ich irgendwann, wenn ich denke, es kommt nichts Neues mehr, fasziniert mich das. Wie kann man mit so einem das ist doch nicht mal eine Meldung, das ist so gar nichts. Das ist so eine Nullinformation. Kriegst du sowas eigentlich auch mit, Jan? Interagierst du mit anderen Geocachern über Facebook oder Foren so? In der Facebook-Gruppe bin ich für unseren Landkreis. Aber also ich gucke mir jetzt, weiß ich nicht, wenn da Berichte drin stehen oder sowas, dann gucke ich mir das mal kurz an, wenn mich interessiert, okay, dann mache ich es auf und sonst aber eher. Es gibt mal so Boulevard, bleibe ich hier bei diesem Podcast und so. Also, ne? Genau. Das ist genau richtig. Hast du bist noch einen Schluck Wasser? Nee, ich habe noch, danke. Okay. Sag ich Bescheid. Wir müssen noch weiterreden, ich habe gerade Schokolade. Ja, super, jetzt okay, muss ich weiterreden. Ja, du hast ja wieder einen schönen Usernamen rausgesucht, ne? Also ich finde ja immer Poilettentapir immer noch mega cool. Dankeschön. Übrigens, viele Grüße. Ich war ja bei ihm auf dem Schneeberdinger Dönerstag-Event. Das war nett, vor allen Dingen, wir konnten uns da auch hinsetzen. War nicht so überlaufen. Klar, Schneeberdinger ist jetzt auch nicht gerade der Nabel der Welt. Aber trotzdem war es doch angenehm, die auch mal zu sehen. Weißt du, ich suche unsere Hörer auch immer auf. Wenn unsere Hörer nicht zu uns kommen, komme ich zu unseren Hörern. Mhm. Und dies ist keine Drohung. Deine Frau guckt jetzt sogar zu. Also ja, ich wollte es jetzt auch nicht kommentieren, weil die hat nämlich auch nach dem Link gefragt. Außerdem haben wir jetzt nur versucht, über 60 Sekunden zu kommen. Genau. Damit ich nicht im 60-Sekunden-Takt Sexistisches bringt. Das versuche ich aber immer wieder, ne? Über 60 Sekunden zu kommen. Ja, es klappt nicht. Es klappt nicht immer. Man sieht Mandy das auch an, dass du das versuchst. Wir haben also wieder einen hübschen Usernamen mal wieder fürs Dazwischenstreuen. Das ist der Räuber Unterstrich? Ja, ich glaube ja. Räuber oder nicht Unterstrich Fotzenglotz. Das erinnert mich wieder an dieses auf Frauenbrüste starren ist gesund. Ja. Von letzter Woche. Vermutlich haben wir jetzt schon 3-4 Hörer wieder verloren, aber es ist, ja. Also ich finde solche Nicknames, das könnte man eigentlich auch mal sammeln, so die besten Nicknames, die es so gibt. Ich hatte schon mal etliche zusammengetragen, haben wir irgendwo drin gehabt. Also, ja. Hallo. Aber es sind gar nicht so viele, also die meisten sind da entweder zu versorgt, wo es dann auch nicht mehr witzig ist, oder, also es sind nur eine Handvoll, die so, Frotzenglotz finde ich irgendwie schon, das hat schon so seinen eigenen Humor. Also das ist noch nicht mal so versaut, dass es jetzt schlimm wäre, finde ich. Gut, wenn jetzt wieder die kleine Tochter da im Auto sitzt, hast die fragt vielleicht schon mal, was das eigentlich bedeutet, aber das ist halt Pech. Das ist der Räuber aus dem Märchen, so einfach ist es. Bei mir läuft kein Bild mehr. Also ich kann zu den Bildproblemen, da kann ich euch echt wenig sagen. Mach nochmal hoch. Ich will gerade mal größer machen, damit ich gucken kann, ja, das läuft. Versuche mal größer zu machen. Das meldet uns gerade Probleme. Wir haben auch 6 Zuschauer, Live-Zuschauer. Also da müsst ihr erstmal so beleben, da können wir uns nicht nebenbei so rundum kümmern. Also das ist kein Standbild, wir bewegen uns noch nicht, weil genau, wir... Genau, nur die Mundwinkel. Nur die Mundwinkel. Da, der Hangout ist gerade abgekackt. Nee, bei uns meldet ja noch alles gut. Wie gesagt, ist sowieso das letzte Mal YouTube, weil irgendwie hat das doch überhaupt keinen Sinn. Also no. Muss ich mir jetzt Gedanken machen, Braun? Cooler Gast, ja. Soll ich dir den nach Hause schicken und den Fräser hier im Keller einsperren? Oder nicht? So, egal, jetzt machen wir weiter. Mandy oder so. Die sind sonst ganz weg. So, dann haben wir wieder die KML. Ich kann es auch langsam nicht mehr ertragen. Das war schon mal gekommen. Das hatten wir, ich glaube, schon mal. Und jetzt ist das wieder aufgepoppt. Ja, genau. Und also ich weiß es auch nicht. Das treffen sich irgendwie so, ja. Ja, ich muss ja aufpassen, was ich sage. Ja. Die Blockwarts von beider Seiten. Ne? So muss man das so einfach sagen. Ja, Fanatiker ohne Ende. Ja. Weil ich habe auch geschrieben... Nein, ich möchte darüber nicht informiert werden. Ja, ich weiß, was es ist. Ich möchte trotzdem nicht typisiert werden. Genau. Ich möchte auch keinen Nochmarkspender haben, wenn es mir passiert. Ich möchte dann das so hinnehmen, wie es ist. So, und dann bleiben das passt oder nicht, das ist mir völlig egal. Das ist meine Meinung, fertig, Ende. Die gehen aber davon aus, wenn du sagst, finde ich nicht so gut, geht gar nicht und das ist Leben retten. Ja, dann rettet doch Leben, wenn ihr Bock drauf habt. Mich interessiert das nicht. Ja, das ist ja die eine Warte, das finde ich auch. Also es müsste jeder selber noch überlassen sein, ob er genau. sich was einsetzt. Genau. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich das nicht gut finde oder dass ich das ablehne. Mich interessiert es jetzt einfach nicht. Ja. Die andere Warte war, sobald es einmal in so einer Facebook-Gruppe erscheint, hat dieser Kech auch gleich, was weiß ich, 5 NAs bekommen und fadenscheinige Begründungen, warum das nicht erlaubt ist. Obwohl das Ding mit Groundspeak abgesprochen wurde, ist und Groundspeak sich auch dazu geäußert hat. Ja, aber dann kam als nächstes auf Facebook gleich, ja, dieses Arschloch macht das mit der Sockenpuppe. Ja, überlege ich mir mal bei solchen Texten, warum man wohl eine Sockenpuppe benutzt, die Hohlbirnen. Also sorry, aber genau weil ihr so reagiert, benutzt man Sockenpuppen. Also ich glaube, ich kann das echt verstehen, ich würde zwar nicht unter einer Sockenpuppe machen. Ich persönlich finde das auch. Ich würde dieses, wenn ich da irgendwelches Material, so Caches finde, dann überlege ich auch immer, das echt raus und wegzuschmeißen. Irgendwelche Visitenkarten, Werbescheiß. Was da sammle ich denn, ein und dann ist das weg. Früher waren es Knöpfe, heute sind es Visitenkarten für irgendwas. Genau, für irgendeinen Werbescheiß. Und ich will von diesem DKMS nicht belästigt werden. Punkt. Das hat beim Cache nichts verloren. Ende. So einfach ist das. Wenn einer sich typisieren lassen will, dann informiert er sich bestimmt nie in irgendeinem Pinkel-Cache an der Ecke. Also ganz ehrlich, da geht's auch wieder um Fame. Da geht's um die Leute, die da diesen Cache gelegt haben. Das sind ja User und die fühlen sich jetzt persönlich angegriffen, weil man das nicht gut findet. Andererseits fühlen sich die Leute, die sich in NA locken und wo dann einer sagt, ja du, das hat mit Cronspeak abgesprochen, dann kommt dann wieder das blöde Argument, ja, dann mache ich ja demnächst, was weiß ich, einen Puffer auf und leg da auch einen Cache. Das ist kein blödes Argument, das habe ich geschrieben. Ach so, echt? Ja, ich habe auch geschrieben, dann tue ich da jetzt einen Wachturm rein, das ist doch auch nur was Gutes. Ja, hören wir denn auf, das kannst du ja tun. Wenn du das mit Groundspeak absprichst und Groundspeak sagt, ja, kannst du machen, dann ist es okay. Ich finde es sogar blöd, dass Groundspeak das überhaupt zulassen. Also sie sollen diesen Scheiß komplett rauslassen. Genau, es geht um die Caches von den DKMS-Leuten, schon richtig. Aber sie haben es ja so gemacht, dass es im Cache-Listing wohl nicht erscheint oder so ähnlich, sondern nur im Cache halt Infomaterial liegt. Ich finde auch das nervig. Also sorry, aber lasst euren Scheiß und macht das, wo ihr wollt, aber nicht noch im Hobby. Na, ich glaube, die haben das so gemacht, dass sie es erst gelegt haben. Dann kam die erste Feedbackwelle. Genau. Dann hat sich Groundspeak oder sie sich schnell mit Groundspeak in Verbindung gesetzt. Und dann hat Groundspeak, ich glaube, 2 Augen und alle 5 Hühneraugen zugedrückt und gesagt, okay, wir dulden es eigentlich nicht, aber das ist... Naja, wir können es auch nicht so richtig ablehnen, also lassen wir das jetzt mal laufen, aber Werbung raus und fertig. Ja. So, und jetzt ist es aber nochmal irgendwie, nochmal beworben worden, durch irgendwas. Also, ja, ich weiß auch. Ich glaube, durch die ONA, die dann gesagt haben, ich habe hier nochmal einen DKMS-Cache gelegt, ich finde das toll, wenn ihr euch alle typisieren lasst und... Denk doch auch mal, dann lasst doch den Scheiß weg und dann gibt das Gelaber nicht. Geht irgendwo, stellt euch doch eine Fußgängerzone und drückt den Leuten das in der Hand, ey, aber geht doch nicht uns Cachern auch auf den Sack. Ja, aber das wurde doch direkt von der DKMS, der Link, der da gerade gepostet wurde im Chat. Ja, die haben das schon, aber sie dürfen es nicht in dem Listing, soll keine Werbung mehr sein. Das wurde. Super, dass das jetzt in diesem Browser öffnet, aber naja. Genau, wir besiegen Blutkrebs. Genau, Darm, Schatz des Lebens. Du kannst ja alles bewerben auf deiner Website, aber nicht auf der Groundspeak Website. Und jetzt haben sie halt Caches extra gelegt praktisch und die machen, letztendlich ist das nichts als Werbung. Das kann man hindrehen, wie man möchte. Das ist auch einfach nur eine Form von Werbung. Ende. Da ist wirklich, also. Und ich finde es jetzt mal, ohne, also DKMS, ich finde es schon wichtig, dass es das gibt, aber bei meinem Hobby möchte ich damit nicht belästigt werden. Wenn ich jetzt mein Hobby ist, eine Modelleisenbahn auf einer Platte fahren zu lassen, möchte ich jetzt auch nicht irgendjemand haben, der mir dann permanent einen Wachturm von oben auf die Platte schmeißt. Genau. So einfach ist es. Also ich verstehe diese ganze Diskussion. Aber wie gesagt, beide Seiten schon wieder mit Hände und Füße und Messer in der Hand. Ob wir die erstmal drauf kommen mit dem Wachturm? Oh Gott, oh Gott. Oh, ja. Wir stoßen hier wieder Dinge an, du. Obwohl, das geht ja eigentlich nicht so. Dann fragst du dich, sag mal, warum steht da einer immer am Ground Zero? Der stellt sich ja daneben die Dose. Es geht ja um das Gespräch. Verdammt. Ja, stimmt. Aber das könntest du nutzen. Dann lässt du die immer in die Mystery-Koordinaten hinstellen und dann hier muss irgendwo einer liegen. Ja, also schon, nennen wir es mal seltsam. Burnout, ja, Ben, genau. Ben, die hatten Burnout. Das trifft es auch übrigens rasig im Chat. Also, kann man machen, muss man nicht machen. Lass doch einfach jede Gesinnung aus Caches raus. Da hat, ich weiß auch, war das irgendwo, ich weiß, die haben damals, mit denen hatte ich kurz gesprochen, eine Bibel irgendwo immer mit reingelegt, wo ich auch so dachte, ja, letztendlich ist mir echt egal, aber was soll das? Das ist doch einfach, man bekehrt die Leute woanders, nicht in diesem Hobby. Genau. Ja. Wir sollen morgen alle vor Örtlichen Feuerwehren Caches legen, für neue Mitglieder werben. Da brauchst du ja gar nicht. Die Feuerwehrhäuser sind ja meistens schon komplett bedost, wo dann immer beisteht, dass die Bescheid wissen und nicht wieder vor dem Fenster irgendwas suchen soll. Auch so eine Sache. Ja, ich finde das sowieso, also wenn man sowas bedosen will, aus irgendwelchen Gründen, dann doch aber mit einem vernünftigen Hint. Und der fehlt meistens. Du stehst dann echt vor so einer Feuerwache, kommst dir ziemlich doof vor und garantiert wissen das nicht alle. Da ist mit irgendeinem gesprochen worden, der jetzt seit 2 Wochen keinen Dienst mehr hat oder nicht da ist und die denken, was macht der denn da? Ja, die Frage ist sowieso, aber muss man denn alles, warum muss man sich Kirchen, wir wollen jetzt alle Kirchen, der Ansatz ist doch schon scheiße, da können keine guten Caches mehr rauskommen. Oh, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Mit auf dem Kirchenscheiß, den auf wir dem irgendwann bla, bla, bla, auf Stammtisch geblasülzt haben, ja. Kennst du die eigentlich auch? Nee, du bist doch nicht lange noch dabei, ne? Wenn da mal so beisteht, auf dem Kasseler Stammtisch von 1817 wurde beschlossen, müssen wir alle Kirchen bedosen. Nee, sowas sind wir nicht untergekommen. Aber was mir dazu gerade einfällt, auf der Homepage, also auf gc.com, steht immer noch, wenn du einen schönen Platz gefunden hast, den es sich lohnt zu zeigen, das ist eigentlich quasi, also wenn man drüber nachdenkt, irgendwo Cash zu legen, ich habe jetzt auch gerade vor ein paar Wochen mein erstes Mal gelegt. Hast du neulich erst gemacht. Oh Gott, den hat er zerrissen, oder? Nö. Okay. Ich weiß nicht, welcher war das? Nemesis. Goldbeck, die Heide. War das der Multi? Ja, das war ein Multi, genau. Boah, dieses wirre Ding, wo ich reingeschrieben habe, ich habe nichts gefunden. Ja, du bist irgendwie hin und her gelaufen. Ja, das habe ich nicht geschnallt. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber man soll sich auch. Da fehlt deutlicher Hint, ja. Also irgendwas habe ich falsch abgelesen und dadurch bin ich an völlig falsche Station gekommen. Nur über die Hints, aber mit genug Erfahrung findet man ihn dann auch so. Ja, dann weiß ich, welcher das ist. Ansonsten ist der gut, ja. Vor allem der Final war gut drüber. Das ist sehr cool. Dann kannst du ja nachher gleich mir mal die Final-Koordinaten geben. Ich mache das ja immer mit dem Auto. Weißt du? Goldbecker, wie hieß denn der? Da müssen wir auch gleich. Da haben wir schon Interceptor. Da war ich jetzt langsam. GC5NFCC von unserem Gast Cooling 75. Da hast du dir auch eine schöne Ecke ausgesucht. Jetzt haben wir dir schon wieder das Wort abgeschnitten, aber das ist hier. Mit 2 Podcastern musst du zusehen, dass du dir deine Wortanteile erarbeitest. Ich finde es gut, wenn du heute mehr redest. Ich muss so viel trinken. Ich habe die Flasche gleich leer. Oh Scheiße, wir haben schon wieder, also ernsthaft, ich glaube auch bald nicht mehr, dass das an der Telekom liegt. Ich habe zwar auch mit anderen Servern in Amerika immer so ein Problem, aber Groundspeak ist eine Zumutung. Nö, komme ich wieder nicht hin hier. Auf den Link. Nö, ich glaube, das dauert wieder ewig. Jo, das ist super. Groundspeak funktioniert bei uns leider wieder nicht. Wie eigentlich fast immer. Ja, will ich. Ich werde Mandy jetzt nicht geknebelt lassen. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss mit Mandy geknebelt werden. Achso, siehst du, schreibt der nächste GC, ist wirklich extrem langsam. Lassen wir es mal weg, wissen wir ja. Aber dann dürft ihr nicht so viele Messages schreiben, aber kommen wir später noch zu. Da hast du dir eine coole Location ausgesucht. Aber war da nicht mal ein Cache-Multi? Da liegt auch ein Tradi oben drin, wo ich aber gedacht habe, okay, also ne, ich... Ja. Ne, okay, der Tradi war auch bescheiden. Ich darf ja hier quasi offene Meinung, man darf ja auch meckern, habe ich gehört. Ja, sollte man da auch. Das ist halt Heide, das ist Landschaftsschutzgebiet, das steht da auch, ich glaube, in meinem Cache steht das auch mit drin. Auf jeden Fall steht da eine große Tafel, auch von beiden Seiten, man kann auch von der anderen Seite reinlaufen, das ist quasi aber eher so ein bisschen, naja, hintenrum. Ja. Und da steht drauf, du sollst keine Wege verlassen, du darfst da auch nicht theoretisch mit dem Fahrrad durchfahren, du sollst Hunde an der Leine führen. Und ja gut, dass ich kam, stand da ein Moped mit Anhänger, der gerade aufgeräumt hat. Also Ich bin da auch beim ersten Mal, wenn du von der anderen Seite kommst, kannst du da mit dem Fahrrad durchfahren, ohne dass du das Schild gesehen hast. Aber okay. Ich sag mal, Fahrrad macht den Weg jetzt auch nicht so kaputt. Der Tradi, der da oben drin liegt, der liegt aber mitten in der Heide, wo du dann wirklich über die Hügel darüber sollst. Ja, du musst so 3-4 Meter vom Weg abnehmen. Ja, das, stimmt. Ja, der Weg, der da hin ist, das ist auch mehr so ein Trappel, auch nicht mehr der richtige Weg, der durch die Heide führen soll, glaube ich. Psst, ich hab den gemacht, Mensch. Also ich habe in meinem Auto einfach Forstbetrieb drinnen liegen, ich fahre immer rein. Ist gar kein Problem. Quer. Nee, ist ernsthaft, aber da steht ja auch drin, dass irgendwer den pflegt, so ein Verein oder so. Ja, ist, ne? Genau. Und der steht da mit dem Motorrad mittendrin, mit Anhänger dran. Also fand ich jetzt auch schon etwas skurril. Naja. Und der macht eindeutig sauber, ansonsten, ne, fegt er das zusammen und Laub in den Sack und hast nicht gesehen, aber dann mit dem Urlaub zu fahren, fand ich auch schon ein bisschen dickfällig. Nicht jeder will lange wandern. Das ist mutig. Ja, aber wenn man zu dem Verein gehört und von anderen verlangt, dass sie nicht mal mit dem Fahrrad so durchfahren sollen und dann selbst mit dem Motorrad hinfährt, komische Moral. Also. Naja, dann kommen wir mal von einem, das war ja jetzt ein durchaus angenehmer Cash, zum nächsten Highlight. Ist noch ein Ende, oder nicht? Was wolltest du noch? Wolltest du noch was erzählen dazu? Ja, da ist mir das halt aufgefallen. Da bin ich halt eine kleine Fahrradtour gemacht und dann ist mir die Location aufgefallen. Da habe ich gesagt, da könnte man nochmal was machen. Ich mache dann auch mal Multi. Ich bin da auch durch Geocaching, glaube ich, erst das einmal hingekommen. Das erste Mal, als ich da war. Und dann, aber das ändert sich ja andauernd, wann, wo welche Caches liegen, wenn sie nicht wirklich gut gepflegt werden. Ja, das stimmt, die verschwinden dann auch immer wieder, ja, keine Frage. Ich bin auch mal, also da war schon mal ein Multi, das weiß ich, der fing unten aber an der Einfahrt, wo du parkst, an. Na, beim Park, ja, genau. Genau, und dann fing der da an, der war auch relativ gut da. Nee, der hat mir sonst gefallen, aber irgendwas habe ich falsch abgelesen, also du solltest nochmal deine Hints überprüfen. Ja, da bin ich bis am Ende nicht drauf gekommen, was ich da falsch abgelesen habe. Ich habe keine Hints. Ja, das ist mir aufgefallen. Oh, das ist aber schlecht. Ich glaube, ich weiß nicht genau, welcher Hügel. Ach, egal, war ja auch auf jeden Fall da. Der Baum auf dem Hügel, den wolltest du, den hast du, glaube ich, quasi. Genau. Aber okay, wenn es... Ich oder irgendwas im Text habe ich, glaube ich, auch nicht gefunden. Stehe ich jetzt eigentlich schon drin im Logbuch? Na, natürlich, wenn ich da war. Okay, perfekt. Kann ich das nicht größer machen? Nee. Dann haben wir mal wieder eine Challenge. Springst du schon wieder? Guck mal, Feuerwalze, ich habe falsch abgelesen, also ändere du mal deine Hints. Ja, wieso? So ist das doch richtig, oder nicht? Habe ich da was verpasst? So, tatsächlich, ja. Nee, Ersatzdosen habe ich übrigens nie dabei. Nee, es gibt wieder eine Challenge. GC5J6BT, also nochmal, GC5J6BT. Die heißt Challenge in Deutschland und um Deutschland herum. Und da kann man eigentlich wieder mal wunderbar feststellen, also muss das auch echt mal gezählt haben. Zehn Notes seit der Veröffentlichung, wo sie sich gegenseitig erzählen, dass sie Arschlöcher sind. Also das ist schon beeindruckend wieder, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch gar nicht so, worum es eigentlich sogar. Genau, der erste, das fing schon an mit so einem harmlosen Note. Die erste lautete, ist das ein Beitrag zum Umweltschutz? Und dann ging der Punk aber ab, ey. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Das ist deswegen, da kann man so, wenn man das vielleicht geschickt macht, kann man da ein kleines Buch von machen. Muss ich wieder alle gegenseitig beschimpfen, ob das nun sinnvoll ist, dort zu cachen oder naja, nicht. So harmlos ist die erste Not natürlich nicht. Ist das ein Beitrag zum Umweltschutz? Die geht schon genau in die Richtung, um das anzufeuern. Ja, natürlich. Das ist der Streichholz. Wenn ich mir diesen Challenge angucke, dann ist das auch für mich auch voller Sinnlosigkeit, ehrlich gesagt. Aber mein Gott, also Challenge muss man nicht machen. Naja, man muss alle Caches nicht machen, das ist immer schwierig. Guck mal, übrigens auf GC43 bist du auch eingetragen, schreibt Halfor gerade. Oh, danke Halfor, perfekt. Was kommt denn als nächstes? Genau, dann kommt, glaube ich, der Ona. Wir machen ja schon viele verrückte Aktionen. Nee, dann kommt irgendein anderer. Wir machen ja schon viele verrückte Aktionen, aber das echt mir persönlich doch einseitig zu weit. Und mit dieser Challenge machst du dir hier keine Freunde. Vielleicht hat es ja wirklich noch jemand erfüllt, dann schon mal viel Erfolg. Also. Wo ist denn eigentlich das Problem jetzt? Ja, du musst doch nur in jedem Land. Ja, du musst irgendwie einmal durch rund um Deutschland gewesen und in jedem deutschen Scheiß. Bundesland einen Cache finden, der in diesem Bereich liegt. Das ist jetzt nun nicht. Ja, so schwer für die angrenzenden Länder vermutlich auch nicht. Ich finde diese Challenges alle, ich die sind mir schon, wenn ich mehr als 2 Minuten nachdenken muss, was der eigentlich von mir will, dann schmeiße ich die schon mal weg. Es gibt sie halt und ich finde schön, kann man mal nachlesen, wie das ist. Da macht sich dann auch jeder so selbst sein Niveau und man kann sich mal drüber ein Bild machen, wer da sich so wie benimmt. Ich verstehe nicht, wie man sich, also ob man sich darüber ärgert, über so eine hohle Challenge, ja, mag ja noch sein, was man sich jetzt nicht so beleidigt, da wieder gleich, ich weiß es immer nicht. Nee, Sascha, im Saarland war ich schon. Ich habe mal mit der Dein-Mutter-Tour, der fragt nämlich gerade, ob mir noch ein Punkt im Saarland fehlt, alle Bundesländer in 24 Stunden gemacht. Und da haben wir auch das... Ach, auch so eine Ökosache, siehst du? Genau. Aber wir waren in einem Bus. Ja. Wir haben das also wieder rausgeholt, beziehungsweise der Doktor hat es rausgeholt, weil der ist mit dem Bus, mit diesem kleinen Ford Transit, belegt mit 9 Leuten, 210 gefahren auf der Autobahn. Die Rosette, war die im Saarland? Ich weiß es gar nicht. Die Rosette war Wache. Also ob jetzt die Rosette ja. Also die Natur ruft, ihr müsst mal kurz reden, weil ich trinke ja nebenbei immer. Ich muss jetzt mal durch das Bild verschwinden und komm gleich wieder. Oh, das wird genau heute aufpassen, dass wir die Chance Tresa zu sehen. Ja, live. Also nicht, dass man da was wirklich, das müsste, aber ja, das will ich einfach vorbei. muss ich dir noch irgendwas, was du dir über Kopf stülpen kannst, besorgen. Das ist geil, ja. Das ist cool. Wir haben die Antifa im Haus. Tja, jetzt wirst du, jetzt zoomen sie alle rein, um zu erkennen, wer das war. So, dann haben wir als nächstes. Wir haben, der Trichter ist weg, jetzt können wir das da. Ja. Wir haben das XXLTB Hotel GC5Q5. Ist das eine Null oder nee? 5OE oder 50E, weiß ich nicht genau. GC5Q5OE. XXLTB Hotel. Wo dann wieder mal ein Owner nicht einsehen will, dass sein Cash scheiße ist. Also man muss sich das wirklich angucken. Oh, warte mal, die Dose ist so gut, kann man nicht übersehen. Dann hat ihn keiner gefunden und er hat aber behauptet, sie ist doch da. Dann wurde es wieder mal beleidigend, wie eigentlich immer. Dann kam tatsächlich mal ein Found. Danach kam dann Need Maintenance, Need Archived, Owner Maintenance. Also das ist auch wieder so dieses dreijährige Niveau, dass man sich echt gut angucken kann. Also GC5Q50E, da hat er auch schon den Link im Chat. Was haben wir da noch drin? Die Challenge, das... Ich habe eine Challenge in Planung, bei dem man nachweisen muss, an 100 aufeinander ein Needs-Archiv-Loggen mit Begründung und Anschnallen. Ja, wenn du das gemacht hast, dann darfst du den Cache loggen. Ich hoffe echt. Das ist ein Scherz. Nochmal, ich habe eine Challenge in Planung, bei dem man nachweisen muss, an 100 aufeinanderfolgenden Tagen an einem Cache ein Needs-Archiv loggen, also gelockt zu haben vermutlich, mit Begründung und Anschnallen. Ja, das wird doch ein Scherz. Also ich habe es gerade als Scherz aufgefasst. Ja, ich gehe da jetzt auch mal raus. Was geht da ab bei euch? Wieso, was soll bei uns abgehen hier? Wir haben den üblichen Wahnsinn, haben wir. So. Also auch da kann man wieder schön gucken, wie Cacher so miteinander umgehen. Zack, ich muss den mal hier aus der Liste lassen. Hier will man einfach nicht dankbar. Ah! Wir kommen auch mal in den üblichen Schmarotz. Nachher wird es etwas besser. Ja, natürlich ist das ein Scherz. Ja, so natürlich ist das leider. Das ist das Problem daran. Zito zwischen den Feldern. GC5PGCE. Das finde ich echt schon fast amüsant. Die wollten ein Zito machen. Und dann haben sie mal bei der Gemeinde wohl angefragt. Und die hat ihnen mehr oder weniger gesagt, verpisst euch, hätte ich fast gesagt. Also, ja. Wo haben wir das hier? Genau, heute, liebe Mitcacher, heute mussten wir leider zur Kenntnis nehmen, dass es nicht ratsam ist, in dieser Gegend ein Zito-Event auszurichten. Es wurde in äußerst unpassender Weise mit Cachern umgegangen, die einen Cache, der erst gestern veröffentlicht Spielen der Wünsch 3 Serie suchen wollen. Der sehr aufwendige und teuer gebastelte Inhalt des Caches wurde von einem wütenden Muggel mitgenommen. Wir suchten das Gespräch mit demjenigen. Ja, lass ihn doch einfach in Ruhe, wenn er schon wütend ist. Da unseres Erachtens nach dieser Ärger vom Zaun gebrochen haben. Bla bla bla. Man könnte auch einfach sagen, weder Gemeinde noch Anwohner wollen, dass dann Zito gemacht wird und jetzt sind die beleidigt. Ich frage mich immer, was für einen Ansatz habt ihr da eigentlich? Warum kommt ihr immer auf den Gedanken, dass jeder immer sich glücklich fühlen muss, wenn irgendeiner Müll sammeln kommen will? Dafür haben wir eine Gemeinde. Also ich verstehe auch gar nicht, dass man überhaupt... Also bevor ich Zito mache, überlege ich mir doch mal, ob die Leute, wo ich das Zito machen will, das überhaupt wollen oder nicht. Also Voraussetzung finde ich echt seltsam. Also Geocaching hat ein bisschen was, wir haben uns vorhin über den Wachturm unterhalten, aber so ein bisschen was Missionierendes ist ja da irgendwie drin. Wir wollen jedem einfach sagen, wir sind cool, wir sind Geocacher, wir wollen das zeigen. Ja. Wir machen Zito, obwohl die es nicht wollen. Wir kleben irgendwo was hin. Ja. Oh, kommt mal ein bisschen. Vor allem jetzt machen wir hier sauber, das hat euch, dafür habt ihr auf dem Boden zu liegen und zu danken. Genau, dafür so, können wir dann aber wieder Caches da auslegen. Ja, also so was Bescheuertes, ne? Also ich weiß auch nicht, da kann ich auch den Ansatz ehrlich gesagt nicht mehr verstehen. Mein Gott, die Leute wollen nicht, dass ihr da Dreck sammelt, dann lasst ihr das, dann braucht ihr doch nicht beschweren drüber. Oh. Weil das Thema ist ja, der Dreck muss ja auch abtransportiert werden. Also die Gemeinde muss auf jeden Fall irgendwas organisieren. Das kommt ja noch dazu. Aber wenn die einfach auch so, die Gemeinde hat gesagt, da wurde erst vor kurzem sauer über. Jetzt behaupten die wieder, nee, da ist aber so dreckig, ist trotzdem lohnt. Mensch, wenn die Gemeinde sagt, da wurde vor kurzem sauber, sie will das nicht, dann verzieht man sich. Ende. Also Zwangsbeglückung mit Zito, weiß ich nicht. Das ist. Man könnte auch einfach mal die Gemeinde. Ich bin weiter weg, ich habe mein Mikro ein bisschen weg, ja. Man könnte auch die Gemeinde fragen, wo macht's denn aus eurer Sicht Sinn? Und dann sagen die einen schon, das macht gar nicht Sinn. Oder geht man nach da? Ja. Ja. Eben. Also. Ja, es ist sehr seltsam. Jetzt, das fällt mir gerade ein, wo wir jetzt als nächstes hinkommen. wenn so ein Artikel da bei uns im Blog erscheint, die sind nicht alle von mir. Ich habe mich echt über das Lob gefreut aus Koblenz von den, wie heißt der Podcast? Aus Koblenz? Ja, die beiden mit dem Mädel, die einzigen, die eine Frau haben. Und zwar keine zum Aufblasen, sondern ihr Leben zum Aufblasen. Weiß nicht, wie der Podcast heißt. Den Namen sagt mir jetzt auch nichts. Also die Koblenzer Podcaster, die drei Labertaschen, wie sie sich selber nennen, mit der nicht aufblasbaren Frau. Aus Koblenz? Die haben also sehr meinen Artikel gelobt, den du geschrieben hast. Echt? Cool. Also wenn so ein Artikel bei uns im Blog ist, guckt ruhig mal oben drüber. Kann auch sein, dass Matthäus was schreibt. Oder wir haben ja auch einen Gastautor. Also das kommt nicht alles von mir. Hätte eigentlich schon auffallen müssen, dass das viel zu diplomatisch war. Ja, aber ich glaube von Lechtston, das war auch gut. Ich weiß gar nicht, das Bild, warst du das eigentlich auf dem Bild da, wo er das letzte Mal, er machte so Einwürfe, historische Caches. Ja. Warst du da zu sehen? Nee. Nee, auf dem Cache, den Cache habe ich nicht gemacht. Nee, ich weiß, welches das war jetzt, ja. Ich dachte nur so nebenbei, oh cool, da hat er noch ein Bild von Jörg rausgesucht. Nee, da war ich tatsächlich nicht drin. GC-Treffpunkt. GC-Treffpunkt, genau, ich kam nicht auf den Namen, ja. Warum lege ich die ins Falsch? Sitzen die wirklich in Kuchen? Ich lege die immer nach Münster. Nee. Ach nee, es geht Münsterland da. Das sind ja hier, ist ja der Lehrer und, Genau, die heißen, ja, weiß ich auch nicht. Jetzt wird's richtig peinlich, wenn wir einen Podcast nach einer aussehen und wissen, wie der heißt. Peinlicher kann's auch nicht mehr werden. Das ist Münsterland-Cash-Podcast. Ja, ich glaube, GC-Treffpunkt haben wir auch verlinkt bei uns, ne? Also, ja, wir haben die alle nicht verlinkt. Ich habe einfach einen Verweis auf Sirfels Liste, weil die ist immer viel aktueller. Ich finde das immer blöd, wenn man die Links selber pflegen muss und dann vergisst man, das ist immer peinlich. Ja. So, du meinst das Message Center. Ja, eigentlich habe ich alles gesagt. Mir ging diese Diskussion auch schon wieder. Da macht Groundspeak. Ganz kurz, GCMS-Land. Heißen die. GCMS-Land. Oh, erzähl mal, ich bin schon da. Mir ging diese Diskussion einfach in diesen Foren schon wieder auf den Sack. Das wird ja grundsätzlich ist, wenn Groundspeak was macht, negativ. Und dann kommt immer ganz schnell die Commerce-Keule, wie auch immer man es nennt, Kommerzialisierung, die wollen Geld verdienen, natürlich wollen die Geld verdienen. Ja, und dann wird das alles durch den Müll gezogen. Deswegen habe ich in dem Bericht einfach mal dargestellt, warum es aus Sicht von Groundspeak durchaus Sinn macht, sowas zu probieren und sowas zu machen. Jetzt kann man zu diesem Message Center stehen, wie man will. Es ist aber letztendlich eine Beta. Es gibt 3 Millionen Verbesserungsvorschläge, wie man es besser machen könnte. Alle Messages, die ich darüber bekommen habe, waren auch mehr so Gag, huhu. Dann schreibst du zurück, huhu. So wie in den Anfangszeiten von WhatsApp. Ja. Aber es macht einfach Sinn, wenn du neue Leute gewinnen willst, die erwarten einfach eine Echtzeitkommunikation und die gehen auch nicht mehr ins Forum. Und wenn du jetzt mal bei Groundspeak in das Forum gehst oder in die grüne Hölle gehst, die ja privat betrieben wird, du hast jetzt einfach nicht mehr diese hohen Mitgliederzuwächse oder du hast sie, aber die schreiben nichts, die lesen. Ja. Und damit ist ein Forum tot. Wenn ich bei Groundspeak ins Forum gehe, dann sehe ich immer dieselben, die da sich gegenseitig seit 5 Jahren immer die Argumente um die Ohren hauen und du denkst einfach, ich schreibe da auch nichts mehr. Ich lese da einfach nur mal geht's mir am Arsch schon bei. So, und insofern musst du sowas machen. Dass das alles nicht super toll umgesetzt ist, ist eine andere Sache. Aber ich erinnere an diese Geocaching Live App. Nee, das war damals noch keine App. Doch, das war glaube ich schon eine App, ja. Und das war einfach genial. Ne? Du konntest dann also mit den Cachern um dich herum, du kanntest die ja auch noch, das haben ja nur 10 Leute genutzt, chatten oder gegenseitig Tipps machen. Und das habe ich nie verstanden, dass sie das Feature so rausgenommen haben und überhaupt nicht in ihre App reingemacht haben. Und, Ich weiß nicht, wie es wirklich angenommen wurde. Ich halte auch diese Chat-Funktion für völlig Schwachsinn. Ja, das ist ja mal die Frage, wer es letztendlich nutzt. Ja, aber die sagen immer, sie hören ihren Nutzern zu. Ja, sorry, also dann zeig mir mal den, der diese Chat-Funktion hat. Ja, das sind vielleicht zukünftige Nutzer, die kommen wollen. Ja, die haben vorher schon mal gesagt, sonst kommen wir nicht, oder was? Also, die Sache ist ja, irgendeiner macht mal irgendwann so eine WhatsApp als Beispiel. Irgendeiner hat sich mal Gedanken gemacht, hat WhatsApp aufgebaut. Keiner kannte WhatsApp. Alle hatten irgendwann WhatsApp. Wenn du auf einem Seminar gefragt hast, hey, wer hat hier WhatsApp? Von 10 Leuten haben dann 8 Leute die Hand gehoben. WhatsApp wurde Facebook so gefährlich, dass sie es gekauft haben. Und jetzt dümpelt es mehr oder minder vor sich rum und die bauen ihren Messenger aus. Ja, genau. Und dieser Messenger auf Facebook wird natürlich genutzt ohne Ende. Und Groundspeed verliert ihre Leute aber an Facebook. Und deswegen habe ich gesagt, seht Groundspeed als soziales Netzwerk, so wollen sie sich positionieren, um die einzufangen. Und die wollen diese Kommunikation einfach nicht über andere Netzwerke mehr so fördern oder gar nichts als Alternative haben. Ob sich das durchsetzt, das steht in den Sternen, das weiß man nicht. Aber wenn man die Also ja, den Ansatz verstehe ich schon, aber durchsetzen wird sich's nicht, weil es hier üblich ist. Ja, ja, aber ja, Go war auch eine tolle Idee. Haben wir auch alle gesagt, ist klasse. Ja, wenn du aber mit einer App arbeitest und du hast das Feature drin und dein bester Kumpel arbeitet auch mit einer App und die sind am suchen oder an einem Multi angehen und du kannst dich darüber gleich noch austauschen, warum nicht? Und wenn das muss noch nicht mal die Groundspeak-App sein, weil die durch die API jede andere Schnittstelle auch wäre es praktisch möglich, das in die offiziellen Apps zu integrieren. Und dann hat es in dem Moment einen Mehrwert, dass du dir jetzt da vielleicht nicht drüber schreibst, ey, ich habe demnächst Geburtstag oder irgendwelche Bilder hin und her schickst, wie bei WhatsApp. Ja, aber das Problem ist, was ich bei denen immer sehe, ist, also, ja, du hast vollkommen recht, aber ich habe das Gefühl, Jeremy fällt was ein, das wird dann 5 Wochen intensiv betrieben und dann wird das weggeschmissen. Ja, das Go ist nichts anderes. Damit könntest du wirklich Leute locken, die jetzt eben gar nicht so gerne im Grünen rumlaufen, die nämlich virtuell ganz gerne cashen würden. Und das Ding tümpelt jetzt seit 5 Jahren. Die Leute fragen aber wieder danach. Du merkst ja, dass sogar Nachfrage nach Where Go ist. Und die scheißen drauf. Warum? Weil Jerry mal irgendwann fanden sie gar nicht mehr schön und jetzt sind sie beleidigt und dann machen sie nichts miteinander. Das ist ein Gekasper, das ist wie so 3-Jährige. Und das wird mit diesem Chat genauso kommen. In 5 Wochen interessiert Jeremy das nicht mehr und dann dümpelt der nämlich auch so vor sich hin. Kannst du nicht abschalten, den Scheiß? Ich werde keine einzigen, das lasse ich völlig an mir vorbeibehalten. Ja, das kann sein, weil es ja aus der Historie ist es ja häufig so. Ja. Aber es braucht auch nicht sein. Also, es könnte genauso jetzt, ich glaube, Groundspeak sucht immer noch ihren Fokus, wie sie sich künftig positionieren. Und wenn sie diesen Fokus in dieser Richtung, wenn sie ihn, so wie ich ihn denke, ihn setzen, dann kann das durchaus sein, dass das richtig läuft. Dann könnte auch dieses Where I Go wieder angespielt werden. Aber momentan, das ist wirklich, ich glaube, solange Jeremy da ist, wird gar nichts gehen, weil er einfach nicht professionell ist. Für den ist dieses Unternehmen zu groß geworden. Der kann so eine kleine Klitsche, konnte der ganz gut hinkriegen. Jetzt müssten mal strategische Entscheidungen getroffen werden. Wird aber nicht, weil Jeremy seine persönlichen Belangen, den ist er beleidigt, den will er nicht, den spricht er nicht mehr mit Garmin. Entweder wollen sie Geld verdienen oder er möchte seine Persönlichkeit ausleben. Da sollte er sich jetzt mal langsam entscheiden. Und wenn er auf seine Hörer, bezahlen hören würde, hätten wir als erstes mal ein Nano-Icon und keinen beschissenen Chat. Ja, vor allen Dingen, wenn du auf uns hören würde. Ja, ich wollte das schon sehr lange. Nicht nur auf uns, also da höre ich mich schon viel um, ehrlich. Also, aber, und das Nano-Icon ist, da wirst du von 90% Zustimmung kriegen, dass sie das haben wollen. Viele möchten genauso viel Zustimmung kriegen, wirst du kriegen für eine Ignore-List für Owner. Gibt's auch nicht. Ja, das sind alles so. Ich glaube, die sind jetzt gerade, du musst dann irgendwie investieren und diesen Step machen. Die sind jetzt gerade an diesem Step, den sie machen. Wenn du an die Anfangszeit von Facebook denkst, war das alles sehr stark auch noch von Zuckerberg abhängig, wenn er die Scheiße fand oder so weiter. Ja. Jetzt ist er einfach nur noch der Kopf, der repräsentiert. Und die haben eine Entwicklungsabteilung und die haben Leute, die das Marketing machen und das läuft alles. Ja. Und da müsste Groundspeak hinkommen, dass der Jeremy unwichtiger wird, dann wird das besser, echt. Ja, nur kann das ja repräsentieren. Aber trotzdem muss er von der Entscheidung gehen. Im Moment habe ich das Gefühl, jeden Pups, den die lassen, der wird von Jeremy genehmigt oder eben nicht. Ja, das weiß ich nicht, aber das könnte natürlich so sein. Aber im Endeffekt, es gibt andere Firmen, wo es genauso beschissen läuft. Denk an Ryanair. Der Typ, was er da ständig verhackstückt, dass man seine Presseabteilung alle anderen nachher wieder irgendwie gerade ziehen. Ja, wir müssen das einfach nochmal so einstreuen, damit wir auch so tun, als wenn wir mit Jeremy ganz dicke wären. Ich habe hier in Hamburg gibt's noch so einen, der macht das auch mal so geschickt, hab gedacht, muss ich es auch mal probieren. Ja, du, der ist auch ganz dicke, der holt die nämlich immer nach Hamburg. Ja, ich weiß. Da fällt mir eigentlich was aus dem Mega in Hamburg geworden. Hat man schon mal wieder was? Exakt nichts bis heute. Aber also, wir haben auch noch ein Jahr Zeit. Aber auf der Website, ich war letztens auf der Website da und da steht eigentlich immer noch demnächst mehr. Ja, vielleicht ist jetzt das Schiff noch nicht ganz klar, ob sie es nun gemietet haben oder nicht. Das war ja, stand ja noch ein bisschen in den Sternen. Also ich meine, es kann ja natürlich auch Support sein, aber ich habe ja geschrieben über die Reviewer. Das ist natürlich auch so eine Sache. Also möchtest du, also vielleicht musst du auch was dazwischen. Ein Reviewer setzt sich heute mit so viel Scheiße auseinander, für die er einfach nicht eingestellt ist, ja? Ja, aber jetzt musst du mal dazu sagen, jetzt bringen sie diesen Chat. Und das Erste, was nicht funktioniert, ist, dass ich die Review anschreibe. Ja. Wie geil, wie sinnvoll ist das noch gewesen? Also, jetzt muss ich mal vorsichtig sagen, wie ich das formuliere. Also, man hört ja überall mal was. Und man könnte sagen, 9 Live-Zuschauer bei YouTube. Ja, das ist doch eine Menge. Jetzt sind es wieder 8, siehst du? Gleich geht das wieder los, dieser Star War. Man hört ja immer wieder was und die Reviewer haben schon vorne gesagt, das ist nicht vorne. Weil das einfach zu viel für sie wird. Dann können sie noch direkter angesprochen werden und das macht es eher schwer als leicht für sie und das glaube ich sofort. Ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil ein Reviewer, das sind alles freiwillig. Ja, sind nicht angestellt, sind Freiwillige. Ja. Da muss eine Institution dazwischen geschaltet werden, die bei Groundspeak angestellt ist, die das einfach alles abfängt. Und dann würde es schon funktionieren. Ja, ja, weil die Fragen kommen ja nicht, hey, was macht mein Cache, sondern da kommt ja so eine Frage, du, ich habe jetzt das und das und das, ist das jetzt eine physische oder eine virtuelle Station und sowas? Ja, und da muss einfach irgendjemand dazwischen geschaltet werden, der das alles abfängt. Ja, und dann vor allem nicht über Chat, sondern dann tatsächlich über Mail, damit du Zeit hast, das abzuarbeiten, wann du willst. Das wird über diesen Chat ja viel zu unübersichtlich, wenn du da wirklich mal 100 Dinger kriegst, dann, also. Du, ich glaube, auch für große Firmen wird diese Echtzeit-Chat-Betreuung, das wird demnächst Kundenservice sein. Weil wenn ich irgendwas auspacke, lese ich ja keine Bedienungsanleitung mehr. Und dann geht irgendwas nicht. Und dann schaue ich, was weiß ich, auf WhatsApp nicht, auf Twitter, haben die einen Twitter-Account. Und dann schreibe ich die an und frage, ey, wie ist das sowas? Und keine der Firmen beherrscht es. Selbst Firmen wie, Firmen, die im Internet groß geworden sind, dann kriegst du Echtzeitkommunikation, dann kriegst du 10 Tage später mal irgendeine Antwort, wenn du irgendwas was kriegst. Ja, obwohl, es gibt eine Ausnahme. Also bei All Inclusive wir zum Beispiel, wo wir unseren Webauftritt haben, der ist sagenhaft. Also das ist unfassbar, wie schnell die sind, obwohl wir normalen Supporter haben. Wo es auch geil ist, bei Kongstar, da kannst du in so einen Online-Chat gehen und dann kriegst du wirklich kompetente Auskunft. Da habe ich echt gestaunt. Also da hatte ich auch mal Fragen. Da hatte ich wirklich, war ich absolut zufrieden. Also ich habe mal von einem Modeunternehmen oder von einem Modehändler im süddeutschen Raum, der hat das mal erklärt, die hatten auch so. Ich glaube, boah, da haben sie doch was los bei dir. Die hatten so einen Live-Chat und der hat nicht funktioniert, weil die dann immer dachten, mit Kamera und so weiter, dann siehst du ja den im Live-Chat und die dachten immer, jetzt sieht der mich ja auch. Und dann hatten die immer Abbrüche. Oh. Ja, und das ist schwierig zu handeln. Aber für ein Startup, was auf Facebook, was auf Twitter, was überall in E-Commerce drin ist, wenn es nicht innerhalb Twitter nicht als Echtzeitkommunikation nutzt, dann brauchst du auch keinen Twitter-Account. Und das ist sehr häufig der Fall. Ja, oder du hast da Leute sitzen, ganz ehrlich, wie bei der Telekom, wo du dir das auch sparen kannst. Das muss die Putzfrau offensichtlich betreuen. Also sorry, aber die kannst du fragen, was du willst, dann merkst du einfach, dass ich keine Ahnung habe auf der anderen Seite. Oh ja, die da kümmern wir uns schon drum. Ja, das ist der Standardsatz, den du da kriegst. Wer es ganz gut macht, ist die Deutsche Bahn. Die hat zwar ihre eigene Fanbase und ist dann auch manchmal agiert sie dann auch, aber du kriegst, wenn du tatsächlich eine Hilfe brauchst, würden sie dir auch helfen. Aber meiner Meinung nach werden da viele Gag-Fragen natürlich auch gestellt. Ne? Voll der Sache, genau richtig hier. Wasser und Brot, Schokolade. Was meinst du, was hier immer so schlabbert? Das bin ich, der schon diesen geschenkten Hasen aufisst. Eine Banane oder eine Gurke. Gibt's heute nicht, dass wir sollten uns heute seriös benehmen. Also wir können sagen, wir sind gespannt, was aus dem Chat wird. Und wer das nachlesen will, kannst du im Artikel tun, da steht eigentlich alles drin fast. Er bekommt was? Redeverbot? Der bekommt ein Redeverbot. Das ist nur halt schwierig. Ich sag ja immer, wenn du mit 2 Podcastern an einem Tisch sitzt, ist es immer schwierig, Wortanteile zu bekommen. Sonst würden wir ja nicht podcasten, wenn wir nicht so sammelig wären. Jetzt musst du mal was vorziehen. Ich muss mal meine Stimme schonen, bevor ich dann gleich wieder beim nächsten großen Thema aushole. Ich wollte gerade noch was reagieren. Ja, reagier mal. Ja, gerne. Wo du meintest, dass Groundspeak sich in irgendeine Richtung bewegen will, so zu Social Networks oder sowas. Das Problem ist ja aber, dass, also ich glaube, Geocaching passt in keine von diesen Sparten so richtig rein. Das könnte das Problem von Groundspeak sein, dass sie vielleicht was entwickeln müssen, wo es reinpasst. Und sie suchen jetzt die Anleihen. Natürlich betonen die immer die Community und wir wissen selber, dass die Community nicht existent ist, aber wir haben, ich glaube, Wie viele Geocacher sind auf der Stadtseite zu sehen? Ich weiß es nicht. So viele Leute, die durch dieses Hobby verbunden sind, und die organisieren sich. Ja. Die organisieren sich auf Facebook, du bist auch in einer Facebook-Gruppe. Ja. Die organisieren sich auf Twitter, da gibt es 3 Millionen geschlossene Accounts, die du nicht folgen kannst, die nur Geocacher folgen. Und Quantspeak sagt sich, ja, ich habe Reichweitenverlust. Die können sich bei mir organisieren, dann habe ich sie wenigstens bei mir. Und aber dann die organisieren sich ja eben nicht. Die folgen sich zum Teil gegenseitig, aber alles sehr lose Gruppen. Weil es einfach keine geschlossene Community ist, weil das Hobby dafür zu unterschiedlich ist. Das ist das Hauptproblem. Ja, scheißegal, dann sollen sie es auf unserer Plattform sich lose organisieren. Ich habe die Leute bei mir und dann kann ich Werbemaßnahmen oder dann kann ich gezielt Daten verkaufen. Darum geht's ja. Ist ja, ja jetzt auch kein gemeinnütziger Verein, ne? Ich weiß auch noch nicht, ob sich das wirklich so lohnt. Also dafür, wie gesagt. Also, mal. Das merkt man vor allem an dem super tollen deutschen Twitter-Account von Groundspeaker. Der ist wirklich grandios. Ja. Also, Gehirnverbrannt trifft es schon ziemlich genau, ja. Also, das ist irgendwie einer, der den Grenz wegschmeißt. Also, ich gebe dir mal ein gutes Beispiel. Wenn ein Cacher-Shop, du betreibst jetzt einen Geocacher-Shop. Ja. Und du hast jetzt den neuen, was weiß ich, Travel-Bug. Und dann stellst du jetzt natürlich die Frage, jetzt musst du die Leute erreichen, wo wirbst du? Und dir wird nicht einfallen, die Werbung gezielt bei Groundspeak zu schalten, sondern du sagst, ich versuche sie auf Facebook zu schalten, weil ich dann eine schöne Response Rate habe. Ja, bei Groundspeak, da müsste ich mir noch nicht mal Gedanken machen. Da habe ich eigentlich genau die Gruppe, die es interessiert. Bei Facebook kann ich das zwar auch einschalten, habe aber Streuverluste. Und das ist natürlich für Groundspeak schlecht. Ja, aber ich weiß nur mal gar nicht, ob sich das wirklich lohnt. Das Problem ist immer wieder das Gleiche. Diese ganze Internetbubble hält sich hier für die großen Cacher. Ich glaube immer noch nicht, dass wir auch nur ansatzweise die Mehrheit sind. Im Gegenteil, ich sehe uns als wirklich geringe Minderheit, die sich wirklich im Internet auf diesen paar Kanälen rumtreiben. Immer noch, wenn ich rausgehe. Morgen wäre ich mit dem Team zu zweit gegangen. Die scheißen auf diese ganzen Internetkanäle. Bei dem Nachtcache nicht, aber dann gehe ich oft Nachtcachen hier mit den beiden Mädels, die scheißen auf die Internetkanäle und so geht's weiter. Da kenne ich Massen von Leuten, die ich kenne, davon sind 90%, die wissen noch nicht mal den Podcast mal, was das ist. Und die interessieren sich weder für Facebook, Twitter noch irgendeinen Scheiß. Die gehen ernsthaft rauscachen, Ende. Ja, aber jetzt pass auf, die locken den Fund online auf der Seite. Ja. Und da will ich sie abholen, weil denen will ich dann den Travelbug zeigen. Tun die noch nicht mal. Die benutzen GSAK. Field No. Da sehe ich die Seite nicht mal. Deswegen, als die neue Suche kam, alle erzählten mir, die neue Suche ist ganz schlimm, ganz schrecklich. Konnte ich nicht beurteilen. Ich habe die seit 10 Jahren nicht benutzt. Wozu auch? Ich lade das in GSAK und da suche ich da drin. Ist viel übersichtlicher, schneller und besser. Das verstehe ich aber auch noch nicht, warum GSAK noch nicht integriert ist. Nee, das ist mir auch klar, dass sie sich nicht zusammengetan haben, aber ich denke mal, der Programmierer will das einfach nicht. Aber das ist eine Frage des Geldes, das ist irgendwann mal wieder. Ja, das ja. Aber ich hau das über Field Notes raus und ich sehe von der Seite nichts und werde auch nie was sehen. Und ich glaube, das sind ganz viele. Es wird immer so, ich glaube immer noch, das merkst du auch, wenn du auf Facebook oder guckst. Was war das? Kuli 75 stimmt, ja. Ja. Wo immer du auch guckst, das sind nicht so viele. Die halten sich alle für die großen, besten, schönsten und wir sind alle in dieser Community. Ein Scheiß sind wir. Das ist eine kleine Gruppe von Selbstdarstellern, wie wir sie auch sind, die sich auf Facebook und Twitter und überall gegenseitig zeigen, was für geile Reißer sie doch sind. So. Ja, wir haben den längsten, das ist ja klar. Ja, genau. Ne? Genau. Aber diese längsten sind 10% und der Rest ist nämlich draußen und casht einfach. Das glaube ich dir. Aber ich glaube, also mit den sozialen Netzwerken hast du recht. Aber ich glaube, dass der Anteil der Leute, die GSAK nutzen, auch nicht extrem verbreitet ist. Das nicht. So, und ich glaube, dass der Anteil der Leute, die das soziale Netzwerk nicht nutzen und GSAK nicht nutzen, aber auf der Seite locken, hoch ist. Und die will ich erreichen. Ja, aber die brauchst du nicht erreichen. Die werden bei dir nie kaufen. Die scheißen auf den ganzen Deck, den es da rumgibt. Die wollen weder ein Match, noch eine Mütze, noch ein Paddling. Ich kenne da viele. Also, das weiß ich. Die werden da nicht kaufen. Die wissen noch nicht mal, dass da Werbung läuft, selbst wenn die da auf der Seite ist. Also einfach nicht hingucken. Das interessiert die derart wenig, dass ich glaube, für Groundspeak ist mit Werbung gar kein Geld zu machen. Das sind zu wenige. Das ist ein bisschen, ja. Würde ich nicht sehen. Ja, du kannst sie ja natürlich auch nachverfolgen. Wenn sie erstmal da sind, kannst du die richtige Werbung. Also ich wäre zum Beispiel nie zu meinen gepolsterten Unterhosen gekommen, wo man den Po so nachpolstert, wenn ich würde ich nicht, hätte ich nicht nachgesucht. Aber dann habe ich es gesehen, fand das geil, benötige und seitdem habe ich das. Und das gibt's neuerdings auch für vorne. Insofern habe ich sofort zugeschlagen. Aber du bist sowieso einer, der sich alles für Mitglied interessiert und in diese modernen Sachen guckt. Aber du bist ja auch die Zielgruppe, aber diese Zielgruppe ist viel kleiner, glaube ich, als die meisten denken. Wie gesagt, ich kenne alleine hier aus dem Umkreis sind so 5-6 Leute, mit denen ich überhaupt cachen gehe. Wir gehen da selten mit anderen cachen. Bei denen ich weiß, denen kannst du die Werbung an der Haustür kriegen, die werden dir nichts abkaufen. Das ist einfach, die brauchen und nicht haben wollen. Ja, aber die zukünftigen Nutzer sind damit aufgewachsen. Die werden nur so angesprochen. Und wenn du die in der Mobil, guck mal an, die, an der Haltestelle. Ja, zukünftig, das kann ich nicht beurteilen. Das kann natürlich sein, ja. Die kennen das einfach nur so und da musst du es ihnen anbieten. Ob das jetzt wird, ich weiß es nicht, aber ganz so negativ. Ich sehe es als seit langem mal wieder als eine echte Innovation, weil alles, was andere, was bisher von Groundspeak war, war immer Rumdoktoren und nicht. Also das jetzt nicht so eigentlich. Ganz klar, wenn sie den Geocachern zuhören würden, dann würde dieses Nano-Icon kommen. Und wir haben noch ein Frischcacher-Prinzip 3 Jahre. Das ist ja noch nix. Was hältst du von dem Chat? Ey, ich find's ehrlich gesagt blödsinnig. Würdest du was kaufen, wenn da Werbung auf der Seite ist? Wenn ich jetzt mein Unternehmen da vermarkten würde? Nee, wenn du jetzt auf die Seite gehst, kaufst du irgendwas, nur weil du es da mal gesehen hast, ist das schon passiert? Nö, nicht wirklich. Aber so zu dem Thema dieser Chat, also die Menschen, die sich irgendwie online bewegen, so ein bisschen, also Twitter, Facebook, was ich was, das haben sie ja separat zum Geocaching sozusagen. Geocaching ist ein Hobby und ich sag mal, Social Media ist heute sozusagen Normalität. Das hat jeder, der sich irgendwie im Internet bewegt. Und da wirst du, glaube ich, die Leute nicht abholen können, die Geocaching als Hobby betreiben. Die benutzen weiterhin ihre Kanäle, die sie sowieso schon benutzen und sagen so, hey, komm mal darüber und so, Twitter ist ganz cool oder Facebook ist ganz cool oder was auch immer. Und die Leute, die halt nicht geocachen gehen, also ich meine, deswegen macht ein Social Network für Geocaching nicht so wirklich Sinn, weil du sprichst ja nur Geocacher an. Stimmt. Und dadurch, also Groundspeak verdient doch damit Geld, dass Geocaching gefällt. Das gab es auch schon. Echt mit Werbung und allem hochgezogen worden, mit richtig aufgebläht. D-A-C-H. Ach das. Ja, nee, ja. Das war ein Forum gemacht. Ach komm. Ja, aber es war schon gut. Nee, das war auch nicht als Forum, da gab es Chatfunktion und alles. Das war extra aufgebaut als Konkurrenz zu Facebook für Geocacher. Und alle haben sich da einen Account geklickt. Aber und keiner hat es benutzt. Wir müssen es das kann man jetzt so oder so sehen. Ich könnte es auch jetzt entkräften. Es gibt eine Seite für Geocacher, wo sie sich ihren Partner finden können. Guck auf die Mega-Events, was da immer los ist, wenn du die Leute ansprichst. Und es gibt Leute, die mit Vortragsreihen über Geocaching ihr Geld verdienen wollen oder tun. Ja, ja. Es gibt Leute, die schreiben Bücher über Geocaching. Und wenn dieser sagt, ich habe hier die neue Watthose XL Zip und die musst du dir unbedingt kaufen, dann kauft eine Prozentzahl diese Watthose. Und alles, was ich auf meiner Seite habe oder was ich in meine App mache und nicht zu unterschätzen ist natürlich eine Funktion, wenn du in der App bist, dass du dich dann aus der App, ohne rausgehen zu müssen, unterhalten könntest. Weil dann könntest du nämlich auch dich abstimmen. Bei gewissen Caches soll es ja Teamabstimmung geben oder was weiß ich, oder Treffen oder wir machen jetzt einen Sternenlauf und so weiter. Ja, ich sehe, das weiß man, man weiß es immer alles nicht, man muss es halt beobachten. Bei jedem eurer Argumente ist auch was dran. Oh, das ist nett. Aber ganz so. Wir können dich auch zu tun diskutieren, weil deine Stimme hängt nebeneinander. Genau. Ich glaube, das ist, also für die App würde ich sagen, ja, das macht schon Sinn, weil wir gerade, wenn du unterwegs bist oder so und das Handy dabei, dann kannst du natürlich jemanden, das stimmt schon. Aber ich glaube, so im Gegensatz zu Facebook, wo du, also ich meine, da kommen ja auch, keine Ahnung, da postet dann irgendjemand sein Abendessen gerade hin oder sowas. Ich sag mal, sowas will ich, glaube ich, auf Geocaching kommen, nie sehen. Ja, aber Facebook verliert ja gerade die Nutzer, weil die ganz jungen Leute, die ich ja jetzt auch, ich brauche ja neue Nutzer um so eine Plattform, die Alten sterben weg oder haben keinen Bock mehr auf das Gejaule oder hören auf. Ich brauche ja neue, damit ich künftig auch, natürlich verdienen die auch Geld über Werbepartner, ja, über Jeep oder so weiter, die schießen da auch rein. Und die wollen natürlich sagen, Nutzerzahlen. Und wenn du dann sagst, ich habe 6 Millionen, dann sagen die, okay, und wie viele davon sind aktiv? Dann sagst du, sag ich dir nicht. Dann sagen die, gut, komme ich nicht. Oder sagst 1 Million, dann ist ja, also brauchst du neue Nutzer oder neue Leute, die du ansprechen willst. Die musst du dann mit sowas auch locken. Und für die App, meine Aussage war auch, eine konsequente Weiterentwicklung in die App macht Sinn, weil auf dieser Seite bin ich auch noch nicht mehr. Ich logge über die App und befinde mich sehr wenig auf dieser Seite. Guck mal, nur 5 Singles in Hamburg. Ja, ja, ich guck gerade, also in Tosch steht es gerade. Ja, für uns, ach, in Tosch steht es das. Aber schick gemacht, ja. Also wir sind jetzt auf der Seite Geocaching-Singles, gucken wir gerade mal so nebenbei. Und da gibt es bestimmt noch ein paar andere. Ja, aber wie das jetzt wirklich läuft, frage ich mich dann immer. Ich habe ja mal geguckt, wie dieses andere, ich meine, ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Brimborium drumherum, das hat alles nicht funktioniert und das wird auch bei Groundspeak nicht besser funktionieren. Also sei es jetzt dieses Cache des Jahres, wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass das wirklich wächst oder groß besucht ist und Singles auch so, 5 in Hamburg, ja okay, kannst auch zu Open Cache gehen, hast genauso viele Caches in Hamburg, Entschuldigung. Ja. Open Cache kann beleidigt sein, aber nee, ist so, das geht, für mich ist das so erstaunliche Menge von toten Pferden, die so um Groundspeak rumgaloppieren, ey. Das kann durchaus sein, aber sieh's mal so, es gibt ein großes soziales Netzwerk wie Facebook. Und du bist jetzt der Typ, der Tumblr an den Start bringt oder Instagram. Und du sagst, ach du Scheiße, das lohnt sich nicht. Ich stümpel hier vor mir rum. Ich mach das Ding zu. Aber nein, die haben das Ding am Laufen und die haben jetzt die höheren Zuwachsraten. Also nur weil das Ding jetzt tot ist, kann es danach funktionieren. Ich glaube nicht, dass eine Partnerseite wirklich unter Geocachern funktioniert. Dafür war ich auf zu vielen Events. Aber ja. Vielleicht kann das sein. Vielleicht steht da, ich habe 100 Funde, 5 würde ich abgeben, wenn. Guck mal, jetzt sucht Herr Maurer schon für seinen Bruder noch eine Singlefrau. Ach guck mal, Schach hat da mit deiner Frau rum. Ich will den schon ausgetauft. Darf ich den Namen nennen? Nö. Den Nickname? Für was? Ja, für den des Bruders. Weiß ich nicht. Oder lass die weg. Okay. So, was haben wir noch? Da ging es mir auch wieder, da ging immer wieder ab, weil da steht sowieso mal drauf. Wenn so, egal ob Kescher oder Ona, ihre großartige Karriere in Frage stellen. Und ich überdenke, geht doch. Mein Gott, kommen 10 neue Ona. Sorry, die können noch so gut sein, aber macht, was ihr wollt oder lasst es, aber labert doch die Leute nicht voll. Das ist wirklich, das macht immer ganz komischen Eindruck. Also, da gibt's dann jetzt einen Bericht von Wampenschleifern, in dem Fall findet ihr auf wampenschleifer.de. Quo Vadis Lost Place Caching, wo dann mit ganz vielen Worten, davon mag völlig zu Recht, so Sachen angeprangert werden. Die machen halt sehr empfindliche Caches auf Lost Places. Die Frage ist das. Das ist meine erste Frage schon immer. Lost Places auf Groundspeak loggen und sich wundern, dass dann Gruppen von bis zu 15 Leuten kommen. Ja, sorry, von welchem Planeten lebt ihr denn? Also ich meine, das wundert doch keinen. Das ist zwar beknackt, aber das ist doch absehbar alles. Also naja, sie beschweren sich, dass da so ein Gruppenfoto alleine ist, wo sie zu 10 waren, andere zu 8, dass sie da beim Auto raufgefahren sind und. Ist so, wird sich auch nicht mehr ändern. Wenn es euch nicht passt, dann hört auf, Cache zu verstecken. Sorry, aber so einfach kann man so einen Punkt bringen. Ich verstehe ihren Frust und so, aber dass da jetzt so zu, das ist mir alles zu dick aufgetragen. Ich muss mal kurz antworten. Braunauge, ja, das wäre möglich. Zu diesem, der ist mir ja auch aufgefallen. Und dann kamen natürlich wieder die üblichen, wie kann man nur und das ist alles schlecht. Und dann kamen auch mal Kommentare. Habt ihr ja selber so gewollt. Und was mir dann bei diesem Bericht nachher auch noch aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob das JR, der hat nämlich dazu auch nochmal was geschrieben, ja. Gesagt hat, wie kann man denn diese Fotos auch noch dementsprechend dämlich beschreiben, wie Fetti am Seil oder was auch immer da war oder so einen blöden Fotokommentar daran machen. Ja. Das hat mir wieder gesagt, dass, ich kann das nachvollziehen und es sind... Sie bewegen sich aber auf sehr ähnlichem Niveau. Sorry, aber das muss ich echt sagen. Aber weißt du, also das ist wirklich auch nicht gerade niveauvoll wie Ihr Artikel dazu. Also ja, aber ich sag Geister, die ich rief, ja. Ja. Ich meine, entweder will ich damit mir einen Namen machen und dreht überall auf und macht dies, macht das oder ich lasse es. Aber wenn ich mir den Namen mache, dann darf ich mich nachher nicht darüber beschweren, dass die Caches auch dementsprechend frequentiert werden. Und muss es auf eure Plattform geben. Punkt. Ja. Open Caching. Zum Beispiel. Beispiel, ja. Oder müssen ihre eigene Plattform... es gibt da ja Extreme Caching und was alles noch. Also es fänden sich schon andere... Wenn ich heute Lost Place auf Groundspeak veröffentliche und dann auch so ein mir Namen mir mache, der kommt auch nicht nur davon, dass ich einfach Caches lege, sondern dann ruft man auch mal gerne ein bisschen rum. Der haben sie sich auch verdient wahrscheinlich. Ich habe so ihre Caches nie gemacht, aber ich habe immer nur Gutes von gehört. Das ist alles gar keine Frage. Aber jetzt dann so groß öffentlich rumzuweinen, dass jetzt so viele Cacher kommen und sich nicht benehmen. Ja, sorry, nur weil ihr gute Owner seid, kommen da keine anderen Cacher als bei anderen auch. So. Also, die benehmen sich daneben, das weiß man vorher. Und wenn einem das nicht passt, dann legt man solche Caches nicht. Oder veröffentlicht sie zumindest nicht auf Groundspeak, sondern sucht sich eine Plattform, wo Leute sind, die das mehr zu schätzen wissen. Ich mag aber dieses, das ist so dieses, wie gesagt, sind als Selbstdarsteller, gehören wir genauso auch mit zu und will ich uns ja gar nicht ausnehmen. Aber sich da so aufzublasen, oh sorry, das ist immer das, wo es mir dann so ein bisschen komisch ist. Also ist ja auch kein Geheimnis, aber ich komme aus dieser Ecke, die man jetzt neudeutsch, ja, also Leute, die sich da schon immer mal ein bisschen rumgetrieben haben und da fotografiert haben, da stelle ich mir dann natürlich die Frage, was glaubt ihr, wie wir uns gefühlt haben? Also das ist ja jetzt so, als würde ihnen dieser Platz gehören. Ja. Ihnen gehört jetzt nur der Cash. Aber davor waren auch noch andere Leute da, die sich wesentlich zurückgehaltener irgendwie da bewegt haben und ein paar Fotos geschossen haben und ja, das auch nur in geschlossenen Foren geshared haben. Und die finden das sowieso alle zum Kotzen. Also wer dazu auch nochmal wirklich, der hat uns, also mir hat eigentlich aus der Seele gesprochen. Ja. Ich kann mal wieder bei unserem lieben JR894 gucken. 849, jetzt krieg ich den Namen. JR849.de. Und da hat er einen schönen LPCs, der Untergang des Abendlandes, Fragezeichen geschrieben. Genau. Der bringt das echt alles, also der hat sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, der kommt übrigens auch aus dieser Ecke. Ja, ja, ja. Und er bringt es auch auf den Punkt. Also, und ganz ehrlich, dann sollen sie diese Caches da wegnehmen. Der ja. Lost Place ist ja noch da. Ja, vor allen Dingen jetzt geht's so, ja, wir werden das dieses Jahr überlegen. Mir hätte nur noch so ein Satz gefehlt, schreibt uns bitte E-Mails, was ihr davon halt. Spendet bitte für den Erhalt. Genau. Wenn es euch nicht passt, dann macht das dicht und gut, aber nicht so ein öffentliches Gejammer. Das ist immer, oh, ich will gar nicht sagen, dass mir das nicht auch passiert, aber es bleibt trotzdem einfach peinlich. Aber das linke Ei ist mir beinahe abgefallen, als ich auf Facebook dann diesen Kommentar der Lost, Kings gesehen habe. Mir reicht schon der Name Lost Places for the Kings. Wer immer dahinter steckt, bei solchen Namen habe ich schon immer Pickel auf dem Spargel, weißt du, weil das sagt schon einiges aus irgendwie. Ich glaube nicht, dass der ironisch gemeint ist. Ja, also wir haben das jetzt auf. Hast du das begriffen, was jetzt eigentlich Ost-West-Konflikt dabei ist? JR führt in seinem, JR führt in seinem Text aus, dass ja, also im Endeffekt sagt er, dass ja im Westen die Lost Places schon lange nicht mehr so durchgewunken werden wie im Osten. Und das ist natürlich, dass niemand sich nicht wundern muss, wenn er so Stammtische und Wettbewerbe macht, dass es dann auch die Leute anzieht. Das ist so die Quintessenz. So, und das trifft dann natürlich genau die sich hier darüber beschweren, das auf eine Ideologie-Ebene ziehen. Ja, also. Und da habe ich echt gedacht, da steht nichts über Ideologie drin. Aber Jungs, es ist eine Sache, einen vernünftigen Online-Shop zu laufen. Es ist auch sicherlich ziemlich cool, eine Marke zu machen, See You at Lost Place oder einen Energy-Drink aufzulegen und das alles Kings zu nennen und einen Coin rauszubringen. Das ist alles toll. Ja. Ja, so. Aber das dann auf eine Ideologie-Ebene, einen so intelligenten und zusammenfassenden Text dahin zu ziehen, statt mal drüber nachzudenken, ihr in diesem Kings Shop, ihr erreicht die Leute, ihr erreicht genau die Leute, die zu 12 auf diesen Lost Place fahren, die eure scheiß T-Shirts anhaben und die sich da vielleicht auch nicht benehmen. Ja. Sich damit profilieren wollen. So. Und eure Pflicht ist es doch, wenn niemand erreicht diese Leute, ihr erreicht diese Leute über euren Shop, über eure Website, eure Pflicht wäre es doch, die aufzuklären. Wie wir sagen, wir haben das schon mal irgendwann gesagt mit Einleger und so weiter. Oder dass man sagt, wie verhält man sich auf Lost Places? Dass man sich vielleicht auch mal eine Sicherheitsschuhe anzieht und nicht mit Badeschlappen da landläuft. Aber die Leute erreichen, fühlen sich ideologisch angegriffen. Da ist wieder der böse Wessi, der irgendwas über uns Ossis sagt. Ich hätte so kotzen können. Weißt du, das kommt nämlich immer dann, wenn man kein Argument hat. Ich wollte gerade sagen, es ist auch so völlig sind die Kuchen gerade auf deren Seite, also es tut mir leid, aber. Ja, da siehst du es ja schon, Lost Place Wettbewerb 2015. Ja, da müssen es halt mal stärker. Die sind für mich sowieso, also ganz ehrlich, für mich sind Leute mit solchen Namen schon das Problem. Das sind genau die, die diese ganze Scheiße auch mit hochquellen lassen. Gar nicht mal absichtlich, die können da gar nichts für. Aber genau so, wenn ich bin hier, ich bin im T5er-Team und ich bin der Lost Play-Spezialist und mein Gott, steckt euch alle hinter, wir gehen alle cashen und ob einer an der Leitplanke einen absammelt, weil er Rollstuhlfahrer ist, das ist für ihn eine größere Herausforderung, als ihr, die da über 45 Lost Places kriegt. Das ist doch albern. Habt ihr kein anderes Leben oder was? Also meine persönliche Meinung ist das auch, aber generell muss man ihnen ja auch gratulieren. Sie haben ja einen Nerv getroffen, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Gehen wir auf ein Mega-Event, wer da alles mit so einem Shirt rumrennt. Das ist okay. Ja, aber natürlich, aber was heißt denn Nerv getroffen? Das ist für mich das gleiche Niveau wie die Bild-Zeitung. Die trifft leider auch den Nerv von vielen Menschen, deswegen macht es das immer noch nicht gut. Ja gut, aber wenn die Bild-Zeitung jetzt schreibt, es ist vielleicht nicht ganz so toll, wenn ihr popelt, euch den Finger bis reinzuschieben, bis es blutet, bis ihr oben am Gehirn ankommt. Dann haben sie keinen Leser mehr. Ja, nee, aber dann würden das auch weniger machen. Und wenn die, Nee, da täuscht du dich, da kommen die ja nicht mehr. Das ist die Bildzeitung oder auch so nicht solche Bezeichnungen, so dieses aufgeblasen. Das ist genau wie Scheiße, da landen ein Haufen Fliegen drauf, das wird aber nicht besser dadurch. Ja, dann in dem Moment, wenn die Scheiße nicht mehr stinkt, kommen die Fliegen auch nicht. Dann kannst du dich auch nicht darüber beschweren. Aber diese Leute. Ich beschwere mich auch nicht. Ich sage nicht, was ich sowas gleich daneben finde. Sie beschweren sich ja Sie beschweren sich ja über die Geister, die sie riefen. Ja. Obwohl jetzt, man muss auch sagen, die Wampenschleifer haben jetzt damit nichts zu tun. Aber. Nein, das ist jetzt ein anderes Thema im Prinzip, ja. Ja, aber, das ist, ja, das Oberthema ist gleich, aber ich kann einfach nur empfehlen, allen, lest euch den Eintrag von JR, die haben ihn verlinkt, von JR849 durch und denkt mal in aller Seelenruhe drüber nach, ob da nicht was dran ist. Und dann denkt, wenn ihr ihn euch durchliest, und dann denkt auch mal drüber nach, ob da wirklich Ideologie reinspielt. Weil Ideologie ist da absolut nicht drin vorhanden. Nee, ganz im Gegenteil. Er geht wirklich nur auf die Lost Place-Geschichte an. Deswegen ist es völlig absurd, was daraus versucht wurde zu machen. Da kannst du eigentlich nur drüber lachen. Das kannst du überhaupt nicht für voll nehmen, ehrlich. Also, ich meine, guck, ich komme jetzt auf diese Lost Places for the Kings Seite. Und jetzt sehe ich diese wirklich, was es da zu kaufen gibt. Und wie soll ich das mal formulieren? Ich will denen das ja gar nicht schlecht reden. Mein Gott, die wollen ihr Geld damit verdienen, das ist ja auch absolut in Ordnung. Aber jetzt gucke ich mir über diese Seite und ich glaube, als ich so 10 war, hätte mich die auch angesprochen. Aber nicht heute. Dann hier diese Gasmaske auf und was, oder hier dieses zerfetzte Gesicht. Was ist daran, abgesehen davon, was hat das mit Cashen zu tun, aber ich verstehe sowieso, ja, das passt da immer hin drauf. Was wollen die eigentlich sagen? Eigentlich geht es darum, boah, wir sind so cool und ihr müsst schon mal uns einkaufen, wenn ihr nicht cool sein wollt. Aber das ist doch, ich verstehe nicht, dass das überhaupt wirklich, dass da ein Nerv getroffen wurde. Ich habe immer gedacht, die meisten sind so Mitte 40, aber scheinbar bringt die Mittlerkreises auch manchmal so einen Rückfall auf Alter von 10 bis 15 zurück. Also mit 10 bis 15 Jahren habe ich das auch angesprochen. Aber spricht dich das an? Mich spricht es nicht an, aber ich kann es nachvollziehen, wie es Leute sind halt verschieden und manche Leute spricht es so an. Es ging einfach mal so an Mystery und dunkle Gewölbe und das hat ja auch eine Faszination. Also ist so. Aber weißt du, was auch da, was wirklich drauf fehlt auf dieser Seite, ist, wie verhalte ich mich auf dem Lost Place? Und genau die Leute, die das anspricht, wissen es vielleicht nicht unbedingt. Oh, wir kriegen bestimmt wieder. Und dann sind da auch die Top 25 Lost Place Caches gerankt, das Abschlussranking und so weiter. Ja. Und was mache ich denn? Wenn ich nach Lost Places suche, die Seite ist schon perfekt oder gut aufgebaut, lande ich wohl oder übel irgendwann mal da. Und dann sehe ich da oben die Top 25 Lost Place Caches. Und dann bin ich natürlich der davon fasziniert ist und ich habe Leute getroffen, die machen 10 Lost Places am Wochenende, weil sie so fasziniert sind und ja, dann gehe ich die natürlich alle durch. Und wenn ich die alle durchgehe und die sind ja auch faszinierend. Moment, das ist aber so eine Frage, die ich immer wieder stelle. Sind die wirklich an den Lost Places interessiert? Dann würden sie doch einen machen und das erstmal genießen. Die machen das doch um dieses T-Shirt und noch, dass die Eier wachsen oder was. Sonst macht das doch keinen Sinn. Wenn du, das ist ja wirklich so, dass die 10 Stück an einem Tag machen. Du weißt doch am letzten gar nicht mehr, wie der erste war. Das kann doch mal funktionieren. Also ich kann mir das nicht mal ansatzweise vorstellen, was das bitte noch für einen Effekt haben soll. Ja, das ist ja das, was ich sagte. Wenn der Cash weg ist, ist der Lost Place meistens immer noch da. Ja, und die haben die Lost Place, wissen sie wahrscheinlich nicht mal, wie der aussah, weil sie mussten sich ja viel zu sehr auf den Cash konzentrieren, weil sie müssen ja schnell fertig werden, damit sie die anderen 9 auch noch schaffen. Ja. Und das hat für mich doch alles nichts mehr. Das ist immer das Geilste, dass die sich dann hinstellen und sagen, oh, wir sind Lost Place Fans. Scheiß seid ihr, sonst würdet ihr nämlich gar nicht mehr als ein bis zwei am Tag machen. Weil sonst würdet ihr euch den immer in Ruhe angucken. Und ich meine, ich war auch auf genug Lost Places und ich schaff gar keinen zweiten am Tag, bis ich da durchgelaufen bin. Da bin ich ja fast einen Tag rum, weil da gibt so viele Sachen zu entdecken. Aber wenn man nur nach dem Cache guckt, natürlich nicht, klar. Ja, aber wenn du das dann hast du sie alle. Und da gibt es bestimmt noch einen Banner pro Cache, das in dein Profil einbinden kannst. Das ist das, was mich zählt. Dann. Und dann bist du halt der Experte dafür. Und du entwickelst dich auch irgendwann zu einem Experten. Und ich will ja auch nicht sagen, dass jeder das macht, dass er keine Ahnung hat. Der Kano kann sich gleich äußern, sorry. Aber es gibt halt auch viele, die da einfach landen und unbedarft rangehen. Und mir ist es schon passiert und vielen anderen ist es auch passiert, dass ich Leute in kurzen Hosen, Leute mit Kindern im Alter von, sag mal, wenn es hochkommt, waren die 7, die da eine Treppe hochgerannt sind, wo wir auch waren. Das war ein 5-stöckiges Haus und die Treppe war praktisch frei. Da war kein Geländer mehr. Und dann mit irgendwelchen kleinen Turnschuhen. Da muss man doch versuchen, dann auch aufzuklären und das nicht einfach so abzutun. Und dann kommen natürlich wieder die hier und sagen, ja, ich habe da auch schon so viele getroffen, die hatten gar nichts mit Geocaching zu tun. Natürlich gibt's da auch Leute, die Kupfer klauen oder Metall klauen. Da gibt's auch Fotografen und natürlich oder Urbexer. Und nicht jeder benimmt sich gleich, aber es ist was dran. Nimm nichts mit, schieße nur Fotos und hinterlasse nichts. Aber wenn ich an jeder Zwischenstation bin, auf so einem Lost Place, da liegen ja erstaunlicherweise immer schön irgendwelche Batterien rum. Ja. Und die sind garantiert nicht von den Russen, die da irgendwas klauen. Aber jetzt haben wir uns das mit den Kings auch noch versaut und mit den Lost Places, ich glaube, bei uns hört man keine. Wir haben Feinde, wir dürfen nicht mehr hingehen. Ja, das wäre jetzt noch das Peinlichste, wenn man das jetzt als Feindschaft, das ist einfach eine Meinung. Ich respektiere ja auch die andere Meinung. Und Sie haben die andere Meinung auch sich gegenüber der anderen Meinung auch von JR geäußert. Und ich kann mich ja wohl auch über Ihre Meinung äußern. Natürlich. Also wenn ihr diesen Shop gut findet, dann kauft da ein. Aber ich sage nochmal, die erreichen am ehesten die Leute. Und wenn da mal ein Hinweis wäre oder wenn bei jedem T-Shirt ein Hinweis dabei wäre, dann erreicht man vielleicht auch mal was. Weil es sagte ja keiner, als du angefangen hast. Und nimm mal an, du bist gut integriert in einer Gruppe von 15 Leuten. Ihr macht immer viel zusammen. Und jetzt sagt er, jetzt geht ihr auf den Lost Place zu 15. Dann geht ihr halt zu 15 auf den Lost Place. Und irgendeiner sagt euch dann mal, so cool ist es vielleicht nicht, weil... Hast du denn Lost Place schon gemacht? In Finkenwerder. Diese Brücke, ist das Finkenwerder? Ich glaube ja, also das... Im unten drin? Nee, das ist eine alte Bahnverbindung. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist in der Nähe von dem Nachtcache mit den Daltons. Daltons. Finkenwerder? Das ist unter Finkenwerder auf der Karte. Also, die Daltons fangen quasi auf der anderen Seite oder auf der Wasserseite vom Deich an und wenn du auf der Landseite in die Straße reinfährst, dann kommst du irgendwann zum Bahnübergang, der halt tot ist quasi. Ja. Und die Bahn führt einmal einerseits nach Finkenwerder oben rein. Ach, ich weiß, was du meinst, Also ach so, den habe ich auch gemacht. Ja, du läufst auf der Bahn, Ja, genau, läufst auf der Bahn. Genau. Obwohl es ja auch, letztendlich ist das so, dass Lost Place ist ein verlassener Ort, der nicht mehr genutzt wird. Endet der an der Brücke? Ja, genau. Der war auch sehr heikel. Ja, da musst du schon ein bisschen... Ja, vor allem musst du definitiv auf, wo du nicht hin darfst. Deswegen ist es ganz gut, dass wir den Namen hier nicht haben. Der war nämlich, der musste es nachher außen rum krabbeln. Also es war schon sehr grenzwertig. Der erste war ja, glaube ich, noch. Und dann hast du aber gemerkt, okay, die, wo diese Bahn hinführt, die wollen das offensichtlich nicht. Wie als ich das zweite Mal dahin kam, war dann plötzlich ein Riesenzaun mit Estrad obendrauf. Also es war deutlich zu merken, dass die nicht möchten, dass du dorthin gehst. Und der war da trotzdem noch. Das fand ich dann schon ein bisschen, das ist immer schwierig. Weißt du, vorher war diese Brücke ja komplett offen, du konntest rübergehen damals. Ja. Und plötzlich, zack, aber wir reden da nicht vom kleinen Zäunchen, sondern wir reden ernsthaft von so einem 3 Meter hohen Zaun mit Estrad oben drauf. Also deutlicher, da hätten nur noch so Selbstschussanlagen stehen können, um es noch deutlicher zu machen. Und da fand ich den etwas schwierig. Ich finde, wie gesagt, also die Zeiten, da gebe ich JR komplett recht, die Zeiten für Lost Places auf Groundspeak sind vorbei. Ende. Dafür gibt es einfach zu viele Cacher. Das kann nicht mehr funktionieren. Ich meine, es ist natürlich tödlich für so einen Shop wie Lost Place for the Kings, aber das ist dann sein Problem, nicht meins. Also es tut mir jetzt leid, viel. Ich kenne den ja auch nicht. Es geht mir auch nicht gegen ihn, aber der Shop selber, wenn ich da reingucke, dann denke ich ehrlich, der ist für 10- bis 15-Jährige. Da geht's nur um, ui, geiler Typ, ey, wollt ja auch ein bisschen mein T-Shirt kaufen. Ich glaube auch, dass man muss es auch mal so sagen, es gibt ja auch so mal die Urbexer, die sich da auch immer gegenstellen und sagen, hey, und Geocacher, man muss es aber auch mal so sehen. Es gibt genau auch in diesem Lager genügend Leute, die auf Facebook aktiv sind und da irgendwas mit Locations oder mit GPS-Signal posten, wo sie waren. Statt dass auf Facebook hat sowas einfach nichts zu suchen. Ich guck mir das. Selbst wenn nicht, ich finde diese ganze Diskussion so absurd. Vielleicht sollte der eine oder andere sich mal objektiv zurücklegen und seinen Scheiß da lesen. Jungs, das sind Abrissbuden. Wenn da einer mit dem Hammer durchläuft und alle Wände einschlägt, dann könnt ihr dem immer noch keinen Vorwurf machen. Das ist und bleibt Abrissbuden-Schrott. Und dort hat exakt mal niemand was drin zu suchen. Also ich finde es so absurd, dass da alle einbrechen. Im Prinzip tun sie genau das. Und sich dann gegenseitig vorwerfen, dass sie dies falsch machen, jenes falsch machen und bla. Sorry, das sind Abrissbuden. Und wenn einer alles kaputt schlägt, dann ist das immer noch eine Abrissbude. Und da drin zu suchen hat mal exakt gar keiner was. Weder der Urbexer, noch der Fotograf, noch die da Aktfilme drin drehen wollen, noch irgendwer. Also es ist einfach lächerlich, sich da gegenseitig Vorwürfe zu machen. Ja, das ist einfach eine Interessensfrage. Wenn ich an Geschichte, ist ja nicht jedes eine Abrissbude. Es kann ja alles sein. Also es gibt ja auch Industrieanlagen, die nicht mehr benutzt werden. Und ja. Es gibt ja auch Länder, wo die frei zugänglich sind. Ist ja häufig in Deutschland, Europa auch so, dass sie häufig abgegrenzt sind, um die Haftungsfrage zu entgehen. Wenn ich aber ein Interesse da habe, das mir anzugucken, dann setze ich das natürlich, nehme ich das willentlich in Kauf. Klar, muss mir aber über die rechtlichen Konsequenzen bewusst sein. Und früher war es halt so, dass dann irgendeiner gesagt hat, hey, guck mal da, so unter der Hand oder mal kurz so ausgetauscht, ganz coole Fotos, du hast die Fotos so gesehen. Heute wird immer alles überall geshared, das ist der Lauf der Dinge, das werden wir nicht aufhalten können. Aber durch dieses Sharen erreichst du natürlich auch Leute, die sagen, cool, das gucke ich mir auch an. Und die sind dann vielleicht nicht so, die laufen dann vorbei. Du erreichst noch viel schlimmer, ich habe hier Lost Place für Arme vor der Tür liegen, den habe ich selbst gelegt. Das ist seit 20 Jahren verlassenes. Da ist die Bundeswehr hier gewesen. Und gegenüber von der Bundeswehr war so eine ganz kleine Fläche, da hat sich einer sozusagen seinen eigenen kleinen Garten eingerichtet. Das gehört exakt mal niemandem. Das gehört der Gemeinde. Aber es ist, das verschimmelt da heute. Da liegt seit 20 Jahren Surfbrett und so ein Scheiß rum. Aber es ist komplett platt. Da habe ich tatsächlich eine gehabt, die sich darüber beschwert hätte. Ja, da könnte man ja nicht raufgehen. Das ist ja eindeutig Privatbesitz und, ernsthaft. Und deswegen sage ich ja, sorry, aber Lost Place haben nichts mehr verloren auf Groundspeak. Das funktioniert nicht mehr. Auf Groundspeak sowieso nicht. Aber so in den Urbexern gibt es auch immer so vorher, nachher. Da werden so Locations so, wenn sich mal so Bilder vor 5 Jahren, vor 3 Jahren und vor 2 Jahren. Ja. Und das ist erstaunlich beschissen, wie das aussieht. Und das sind nicht nur Graffiti-Sprayer. Da müssen wir uns auch mal selber in die Hand fassen. Das sind auch viele Geocacher. Das sind also nicht nur Graffiti-Sprayer, werden ja mal genannt, und Leute, die da irgendwie Metall mitnehmen. Haben wir sind auch Geocacher. Und du kennst ja die Story auch, dass die mal ewig eine Station gesucht haben, nicht gefunden. Ja. Und dann, ach so, die ist in meinem Rucksack. Ne, weißt du? Ja. Also ein bisschen mehr Achtsamkeit. Und genau Achtsamkeit ist auch das, was JR zu Wasser aufruft. Ja. Und die Konsequenz, die er da zieht, ist, die Frage, die er da stellt, ist einfach, ob das noch sinnvoll ist auf einer Plattform wie Groundspeak. Ja. Und mehr ist da nichts. So. Und nicht irgendwelche Ost-West-Konflikt-Schwachsinn. Also, sorry, aber das könnt ihr euch sparen. Aber vielleicht war es auch doppelte Ironie, die wir nicht verstanden haben. Das kann natürlich auch sein, dass wir einfach zu dumm sind. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber wir haben auch wieder einen schönen Text dann. Ich habe diesmal auch so ein bisschen versucht, Reihenfolge und auch mal was Schönes reinzubringen. Guckst du eigentlich noch nach Lost Places oder ist das für dich gar nicht interessant? Also, wenn das irgendwo in der Region liegt, dann, also wenn der irgendwo in der Nähe ist, wo ich vorhabe hinzufahren, dann besuche ich den bestimmt auch, wenn es, ich sag mal, legal erreichbar ist quasi oder so halb legal. Ach, legal erreichbar. Aber, naja. So Scheiß an hier. Ah, doch. Du musst jetzt nicht so einen Scheiß erzählen, nur weil die Kamera mitläuft. Also. Nein, aber ich habe also dazu, zu legal erreichbar habe ich ein ziemlich gutes Beispiel. Das ist zwar kein Lost Place in Hamburg, an der Katwickbrücke. Da wird gerade irgendwie gebaut, aber anscheinend schon länger. Da wird schon sehr lange gebaut, ja. Und ich war neulich das erste Mal quasi da, obwohl ich ja um die Ecke wohne, so ungefähr. Und da, also der Cache hatte irgendwie einen Lock vor, ich weiß nicht, 3 Monaten oder so, wo ich so denke, okay, Hamburger Hafen, ich habe jetzt einen anderen Cache, der ein paar Meter weiter liegt, auf der Watchlist, da kommen jeden Tag 5 Posts für rein. Klar. Der liegt halt echt auf der Baustelle, du musst, also der, beziehungsweise der liegt da nicht mehr, ich habe den nicht gefunden, ich habe den nicht gefunden, musst mit der Absperrung rüber, wir waren Karfreitag da war kein Mensch da. Ja, schwierig. In dem Vorlog steht schon drin, das war wieder mein Einsatz für die Warnweste, wo ich so denke, viel Spaß, auf Karfreitag ziehe ich mir bestimmt meine Warnweste an und laufe darüber. Aber es hat niemand, exakt niemand geschrieben, ey, da ist Baustelle, den will ich mal abbauen. Das verstehe ich nicht. Ja, stimmt, das passiert. Ja, wenn du es offen schreibst, dann sind sie auch noch beleidigt. Einer war auch im Hafen. Also, man hätte ihn an den Zaun legen können, da liegt er jetzt, ne? Da hätte man hinlegen können, hat man nicht getan, sondern an so einem Strommast oder so. Das ist an sich okay gewesen, das Versteck. Nur um da hinzukommen, musstest du auf einen LKW-Parkplatz. Und da stand ein exakt 6 bis 8 Meter hohes Schild, wo unten deutlich drauf stand, dass dort nur für, ne, zulässig ist und so. Keiner hat das gelockt, alle waren begeistert davon. Einer schrieb noch, oh, ich habe ein bisschen unglücklich in der Einfahrt geparkt, dann haben mich ein LKW-Fahrer zusammengeschissen, weil er nicht raufkam, wo ich dachte, sag mal, wie dämlich sei er eigentlich. Also es tut mir leid, aber gerade im Hafen, hochempfindliche Infrastruktur, da stelle ich mich auf die Einfahrt, wo die LKWs alle auf ihren Parkplatz wollen, um den Cache zu suchen. Ja, wenn ich Cachen kaputt machen will, dann ist das der richtige Weg. Absolut. Also so schaffe ich es, dass die HLPA irgendwann sagt, nix ist hier im Hafen, null Cachen, keine Toleranz, Ende. Ja. Das wird aber rauskommen, weil gerade im Hafen, wenn du da den Betrieb störst, dann kannst du sicher sein, dass das Ärger gibt. Das ist die Cash-Kuh von Hamburg. Und die Leute sind, ich weiß nicht, mit Rücksicht brauchst du nicht nach fordern, wirst du eh keinen finden, der das begreift. Das Wort ist einfach nicht... Aber wenn du mal Lost Place machen willst... Also, ich würde ihn mal legal nennen. Zumindest habe ich kein einziges Schild gesehen. Also, ernsthaft nicht. Gut, da war eine Tür war aufgeschnitten, aber da muss man nicht durch. Die habe ich nur aus Versehen genommen, weil ich dachte, da muss ich rein. Aber das war gar nicht von dem Owner, sondern das haben wohl Sprayer aufgeschnitten. Super, genau. Rausgeschnitten. Die Zange ist oben noch über der Tür, wenn man gucken will, wenn er da hinkommt. Der Cache ist GC45E8K Ischabrücken. Also nochmal, GC45E8K Ischabrücke. Wie formuliere ich es mal? Du hast Rücken. Ich habe das jetzt jemandem empfohlen, Mädchen, das ein bisschen ängstlich noch nicht mal, aber die jetzt auch nicht unbedingt ganz nach vorne läuft, wenn es mal schwieriger wird. Das war ein Fehler von mir. Die suchte was für ihr Jubiläumscash und ich habe ihr den empfohlen, ohne drüber nachzudenken, okay, für mich ist ein toller Cash. Für sie war der nicht ganz so. Also da sollte man schon ein bisschen, ja, wie nenne ich das mal? Man sollte schon was abkönnen. Man wird auch ein bisschen dreckig. Man läuft dagegen, die schon ein bisschen gruselig ist, um das mal so zu formulieren, an manchen Stellen. Ja, gruselig ist übertrieben, aber die schon echt abgefahren und komisch ist. Aber der Cache, wenn du Lost Place machen willst, ich denke mal nachher, wenn wir den Ton aus haben. Der Einstieg ist echt pillepalle, ne? Also es ist zwar ein Mystery, aber der ist so einfach, dass ich den sogar begriffen habe. Also begreift den auch wirklich ein Esel. Und die Location ist, da war früher schon mal ein Cache drin und die Location ist einfach, die ist einfach nur geil. Also das ist wirklich, die macht richtig Spaß. Und es gibt kein einziges Verbotsschild. Ja, das ist gut. Ja, also definitiv. Da kannst du dir allerhöchstens einen Platzverweis einfangen. Mehr können sie dir nicht tun, weil da ist kein Schild, kein gar nichts. Und für den Platzverweis musst du dich auch schon sehr dämlich einstellen, weil dich sieht keiner. Und du bleibst dann auch trocken, so mehr sage ich jetzt aber nicht. Du brauchst eine Leiter, oder? Ja. Die brauchst du. Man könnte es, also, ich bin da beim ersten Cache auch mit Leiter, aber man kann auch ohne Leiter, das kriegt man hin. Aber mit Leiter ist viel einfacher. Ich weiß, über was du redest, ich war beim ersten, glaube ich. Ja, und da gibt's jetzt, und der zweite ist, eigentlich finde ich den noch besser. Diesmal musst du nämlich ganz, komplett. Okay. Oh, wie geil. Hey, ja. Sollte man aber, wie gesagt, sollte man ein bisschen was abkönnen, geht auch echt in den Nacken, also das ist wirklich körperlich anstrengend, weil man muss sich auch noch viel, ne? Ach, guck mal, die waren schon da, lese ich gerade. Hast du das die haben die Leiter damit durchgeführt. geschleppt. Wie geil ist das denn? Das wäre ja noch unauffälliger, wenn du dann noch mit einer Warnweste da langläufst und einer Leiter. Das macht nichts, das sieht keiner. Das sieht definitiv keiner. Wenn dann einer fragt und du hast eine Leiter dabei, fragt der auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber die Leiter damit durchzuschleppen, das kann auch noch feuerweise passieren. Ja, das ist schon unklug, ja. Und wenn du mal keinen Cash machen willst, aber dir irgendwie so Lost verlassene Orte angucken kann, möchtest, hamburgerunterwelten.de, die bieten auch Führungen an. Ja, das stimmt, ist auch interessant. Stimmt, das Alligatöse ist da auch immer viel da. Also wer da mal einen Ansprechpartner braucht oder wissen will, wie das funktioniert, da könnt ihr Alligatöse echt fragen. Die ist da auch irgendwie in dem Verein mit drin. Also auf jeden Fall, Ischabrücken, genialer Cash, macht den Lost Place. Und wie gesagt, Leiter, mehr brauchst du auch im Prinzip nicht. Und das ist legal. Also, was heißt legal? Also, wenn da mal einer erwischt wird, dann wird da ganz schnell auch ein Schild stehen und das ist mit Sicherheit auch illegal. Aber es steht kein Schild, also im Moment kann ja eigentlich keiner was sagen. Also da gibt es wirklich kein Gesetz gegen. So, damit haben wir Lost Places abgehakt, würde ich sagen. Yep. Dann Traveling Jack hat auch mal wieder Text geschrieben. Habe ich hier gar nicht drin, ne? Diese andere Geschichte? Nee. Ich war auch auf dem Event. Ich konnte es aber nicht in unseren Kalender eintragen, weil es geheim war. Haha. Da wird's ja auch noch einen kleinen, da gibt's in 2 Wochen noch mal so einen kleinen Podcast drüber, den ich schon aufgenommen habe, den muss ich nur noch fertig machen und so. Den habe ich mit während dieses Events und dann mit JR aufgenommen. TJ. Denn Traveling Jack hat 10 Jahre Geocaching jetzt erreicht. Und seine Frau ist ja auch ein bisschen fiese Möppe, ne? Die hat ein Event eingestellt und er hat sich auch schon gefreut und dann haben sich 13 Leute gerade mal angemeldet. Kaum einer kannte er, glaube ich, davon. Und die anderen hat sie alle angemeldet und gesagt, Mensch, wollt ihr nicht auch kommen und so? Und dann, aber bitte nicht eintragen, soll eine Überraschung werden. Das heißt, er hat dann bis zum Ende nur 13 Einträge gehabt. Und als er dann da ankam, seine Frau hat ihn noch mehr verarscht, die hat dann noch ein Tradi gelegt und hat gesagt, komm, wir machen FTF. Und hat er so gesteuert, dass er um 2:30 da ankam und dann standen wir da schon alle. Und dann, ich glaube, er war doch sehr angefasst. Und dieser TJ hat jetzt auch mal wieder einen schönen, der kann ja sowieso gut schreiben und hat jetzt mal wieder beim Team 76 auf 70, also geschrieben wird 70 ausgeschrieben und dann eine 6. Agil. Ist das agil? Vorbeugen, das ist AGL. Für mich ist so weit weg. AGLL.de, also 76, also die 6 praktisch als Zahl, AGLL.de. Da ist er ja als Gastschreiber unterwegs. Ach, guck mal, da kommt auch schon der Link. Und da hat er einen schönen Text über 15 Jahre Geocaching geschrieben. Also 15 Jahre ist ja bald das Geburtstag von Geocaching. Und er selber ist ja auch schon 10 Jahre dabei und hat da ja wirklich schön zu lesenden, sehr passenden Text verfasst. Wie gesagt, da gibt's auch noch mal in 2 Wochen noch mal eine Zwischenfolge, weil wir dieses Mal 5 Wochen haben wir, glaube ich, zwischen unserem Podcast. Ne? Und da wird's dann noch mal eine kleine Zwischenfolge geben, die ich da aufgenommen habe, so 30 Minuten mit TJs Event. Was hat er jetzt da reingeschrieben in die seine 1? Das Tischchen muss rein. Ja. Wasser oder so, oder? Ja, Heike muss Wasser gerade benutzen. Was hat er reingeschrieben in seine 1,5 Karten? Nö, da ging es darum, wie sich das entwickelt hat, dass früher alles besser war, was ich auch immer sage. Nicht nur anders, sondern besser, einfach weil weniger Leute waren, dann war es alles einfacher. Und also wirklich so einen kleinen Rundumschlag. Guck mal, auch hier, wie früher gab es gar nichts, jetzt gibt es hier schon so, wie so früher für einen Krückstock so auf für Papa und so. Also eigentlich das, was wir so in den letzten Folgen auch mal besprochen haben, so, das hat er auch, glaube ich, so ähnlich gesehen. Er hat es auch nochmal schön, er hat ja sowieso eine gute Schreibe und hat das dann nochmal gut zusammengefasst. Wobei ich letztens mal so mit einem unterhalten habe, ja, ihr sagt ja immer nur, früher war alles besser. Sagen wir gar nicht. Wir sagen wir schon, aber schon, wir sind nicht so verhaftet, dass wir jetzt nicht mit der Zeit gehen. Ja, wir sagen aber nur, ihr müsst auch mal, je mehr ihr werdet, desto mehr müsst ihr einfach mal drüber nachdenken, wie ihr euch verhaltet. Ja. Oder Achtsamkeit fällt mir wieder ein. Ist heute mein Wort des Tages. Ja. Das sollte man einfach viel mehr üben. Das hat er diese 15 oder 1,5 Karten übrigens auch nochmal schön geschrieben, dass es eben ein ganz anderes Ansehen war, als man sich da mehr mit beschäftigt hat, dass allein das Gerät war scheiß teuer und dadurch hat man sich mit dem Hobby vorher schon mal beschäftigt. Und heute kommen die bei Facebook rein und sagen, ich habe jetzt so ein Gerät, was mache ich damit? Wo ich immer denke, am besten schmeißt du es weg und machst Wandern als Hobby. Ja. Wenn du keinen Bock hast, dich auch nur einen Satz vorzubereiten, lass es einfach. Brauchst du ja. Also bei Facebook manche Posts kapierst du auch gar nicht. Da steht ja irgendwas drin, wo du denkst, was will er jetzt von mir? Also Facebook ist ehrlich auch für mich in meinen Augen, wir müssen es ja einfach wegen dem Podcast auch ein bisschen im Auge behalten, dass es auch Themen liefert. Aber eigentlich ist das für mich die unterirdische Qualität und Niveau, die ich hier erlebt habe. Also Twitter ist schon mal derbe, aber Facebook, sorry. Also ich finde Twitter sogar besser, weil in diesen Zeichen, da musst du schon überlegen, was du schreibst. Ja, stimmt. Und dann denkst du vielleicht eher nochmal drüber nach. Hm? Das hat er übrigens wieder zurückgesetzt. Ne? Nee, wir müssen erstmal zukommen hier. Genau. Also wir haben, habe ich den Link hier eigentlich drin? Ich kann gerade keine Links davon öffnen. Aber im Norden von Hamburg, nein, im Norden nicht, sagen wir mal, im Nordwesten von Hamburg gab es eine schöne T5er-Serie, ich glaube 56 Stück oder so. Und plötzlich machten da auch Leute diese 56 T5er an einem Tag, also wirklich schon ziemlich absurd. Ja, den Ona fand ich allerdings sehr witzig. Der hatte die humorvolle Idee und hat mal eben 56 T5er. Ich glaube, die waren sogar teilweise 5-5, also das war mal ziemlich derbe. Der ist da wohl auch relativ bekannt in der Ecke für und hat die alle auf 1-1 gesetzt. Ich fand die so geil. Das ist nicht mal ein Humor, den ich einfach mag. Und dann hat mir einer geschrieben, der hat tatsächlich eine Mail dann gekriegt, also eine E-Mail. Da kam, ich lese es mal vor, hallo XXX, eventuell hast du ja schon mitbekommen, dass der T5-Train in Hamburg komplett auf 1-1 zurückgestuft wurde. Aus diesem Grund habe ich jetzt den Groundspeak Support angemeldet, siehe unten. Vielleicht kannst du ja auch eine ähnliche Mail schreiben, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Wäre klasse. Viele Grüße, bla bla bla. Hallo Support. Es geht um eine T5-Cache-Reihe in der Nähe von Hamburg. Schlag das einer sogar drin. Start mit GC 42N8Z. GC 42N8Z. Es handelt sich um eine sehr attraktive Serie von 56 anspruchsvollen T5-Caches, die für viele Cacher Anlass ist, deshalb nach Hamburg zu fahren. Auch wir haben zusammen mit befreundeten Cachern 2014 vor allem deshalb nach Hamburg gefahren und hatten dort ein paar schöne und anstrengende Tage. Der Owner hat jetzt aus unerfindlichen Gründen alle Dosen mit zwei Ausnahmen auf 1-1 zurückgestuft. Könnten Sie bitte beim Owner darauf dringen, dass die ursprüngliche Wertung wiederhergestellt wird? Wenn er nicht will, dass seine Caches Attraktivität ausstrahlen, von vielen Cachern besucht werden, soll er sie doch archivieren. Mit den aktuellen Aktionen verärgert er unnötig ca. 200 Cacher, die die Caches wegen der attraktiven Wertung besucht und unter größten Anstrengungen geborgen haben. Bla bla bla. Erstmal spricht er für 200 Cacher, die er gar nicht kennt, der kleine Spacken. Und der Hammer für die. Daran siehst du, der Typ ist doch kein Cacher. Dem geht es doch nur um Statistik. Ja. Natürlich würde ihn das sonst ärgern, aber dafür schreibe ich doch nicht ein Groundspeak. Dann würde ich mich ärgern, oder Mund abwischen, fertig. Oder würde mir das Ding in GSAK einfach hochstufen. Aber sich da an Groundspeak zu... Mi, dann hab ich ja meine Punkte, Mikino. Finde ich das geil. Ich finde den Ola, der Ola sollte zu... Die suchen immer den Cacher des Monats. Da ist er, der Ola. Vor allem noch nicht mehr Punkte für Caches, sondern... Also, es ist ja wirklich Matrix. Es ist nur die Statistik, ja. Also nur die Matrix, ja. Unfassbar. Genau, du musst da müsstest du eigentlich drauf antworten. Ich meine, sowas landet sie sehr häufig bei. Die hat es ja wenigstens zum Support geschickt. Sowas landet sie häufig beim Reviewer-Kreisen. Da kannst du eigentlich nur zurückschreiben. Ist doch schön, dass ihr diese attraktive Cache-Serie gemacht habt. Ja. Und behaltet doch eure Erinnerungen. Und ihr steht ja im Logbuch. Ja. Also ist echt so... ist so artig. Also sorry, natürlich verstehe ich, dass man sich drüber ärgert, aber jetzt so, du hast mir meine Statistik kaputt gemacht. Das ist so, das hat so... Da bist du natürlich ein armes Würstchen auf dem nächsten Event, wenn du da plötzlich nicht mehr 56 T5er drin hast, sondern 56 T1er. Also Junge, wenn du uns hörst, schreib mir eine Adresse, ich schicke dir Mandy, die kannst du auch mitnehmen zum nächsten Event. Ja. So als Ausgleich vielleicht. Die bläst du ordentlich auf und sagst du, die hast du dir aufgerissen. Nee, also das fand ich so eine E-Mail, das fand ich schon großartig. Vielen Dank auch an den Hörer, der uns das geschickt hat. Den will ich jetzt aber nicht nennen, nachher hacken sie sonst auf den rum. Fand ich aber sehr schön. Ich finde das, also die Mail, die müsste ich mir ausdrucken und hier im Raum unten aufhängen, ehrlich gesagt. Eingerahmt. Ja, absolut. Darf ich mich auch nochmal kurz beim verabschieden? Entschuldigen. Ja, klar. Aber das zeigt doch wirklich, dass das da nicht um Cachen geht. Ja, aber das wird ja immer. Du warst oben neben dem, vor der Haustür rechts. Ja, alles gut. Und das ist auch, das ist auch nicht Cashen. Leute, sowas ist Statistik. Ja. Wenn euch so jemand erzählt, dass das Cashen ist, setzt euch an einen anderen Tisch, bestellt vielleicht noch eine heiße Milch für ihn, ja, und unterhaltet euch woanders. Das ist Statistik. Was? Licht? Mach die andere Tür einfach auf, dann müsst ihr es nicht sehen. Genau. Diese kannst du lange lassen, ist egal. Ja, ist wirklich. Das habe ich auch falsch gemacht. Als ich kam, habe ich die Tür zugemacht, dann stand ich im Dunkeln. Und dann so, ja, Taste. Nee, aber es ist irgendwie, also ich fand, es ist köstlich, ich muss echt stehen, ist ja gehässig, aber da habe ich mich drüber amüsiert. Ach, herrlich. Er hat sie ja alle zurückgedreht jetzt wieder, also ist das Thema ist ja vom Tisch, aber den Humor muss man auch mal haben, 56 Stück auf eins einzusetzen. Wie geil. Würde ich sagen, überweist mir jeder 5 Euro, dann stecke ich die wieder zurück auf 5. Das wäre doch eine Geschäftsidee, ne? Das ist überhaupt cool, genau. Man stellt sich hin und sagt, ja, kann ich machen, aber ihr müsstet mir, oh, hier ist kein Linkgitter. Ja, das habe ich auch gerade versucht zu kriegen. Irgendwie ist der Link weg. Weiß ich nicht. Ist sowieso doppelt drin, ne? Das ist ganz merkwürdig hier. Naja, war einfach Pech gehabt. Nee, also wenn euch mal einer ganze Matrix kaputt macht, dann, wie gesagt, schreibt, ich gebe euch eine Adresse, wo ihr Mandy bestellen könnt, die hilft. Gab es da nicht das Wort Matrix Kasper? Das ist und so. Es gibt so Wortkreationen. Ja, aber so Matrix Kasper, es gibt so Wortkreationen, die entstehen auch nur im Geocaching-Bereich, ne? Aber es ist so, ich meine, wie gesagt, ich kann das auch verstehen, was ich ärgere, aber das sind erwachsene Menschen und die schreiben dann an den Grauen, wie ich so pop, mi. Vor allem 200 Leute sind deprimiert. Davon kennt der Penner bestimmt mal gerade 10. Also das mag ich schon immer nicht, wenn einer mal für andere spricht, die er noch nicht mal kennt, weißt du, da kriege ich schon immer... Das ist weit verbreitet, dass viele Leute für andere sprechen. Ja, mag ich auch. Ja, dann haben wir jetzt den Linken, nicht, aber da ging es wieder um ja. Das war eine gewisse, also... ist wieder Willkür. Endlich wieder Reviewer-Willkür. Ja, kann man so, ja. Ja, ist es man konnte ja gar nichts für. Man konnte es aber auch gar nicht nachvollziehen, weil... dem lieben Guido ist sein Osterfeuer-Event, was er seit Jahren macht, nicht genehmigt worden. Er hat es dann auch auf OC eingestellt und hat gesagt, wenn ihr kommen wollt, kommt trotzdem. Er hat eigentlich alles richtig gemacht. Aber er hat in dem Post, was ich jetzt nicht mehr verlinken kann, die Frage gestellt und die zu Recht, mit welcher Begründung schon nicht. Weil die Begründung von Groundspeak oder vom Reviewer war, dass sowas nicht mehr genehmigt wird, weil es primär nicht den Geocaching-Charakter hat, sondern es ist ein Event und da sind Geocacher. Ja. So, im gleichen Atemzug sind aber diese Weihnachts-Events und... ja, hier der Dom ist ja auch immer wieder. Ist auch das auch. Wird halt einfach durch. Und da kannst du wirklich einfach mal fragen, das sind... Wenn mich da treffen würde, würde ich auch erstmal auf diese Unstimmigkeiten hinweisen. Und dann kriegst du halt, dann ist halt immer Ende der Kommunikation. Ja. Und das ist halt. Bisschen schade, Bisschen schade. Lassen Sie mal ein bisschen sehr zurück. Am besten 4 schon heute alle mal aufs Klo. Das stelle ich noch nicht, möchte ich mal betonen. Und Mandy nimmt mir keiner mehr aufs Klo, das stimmt. Und da passt dann auch das nächste Event rein, das Groundspeak nämlich jetzt mal definiert hat. Was Side, jetzt bin ich auch gleich weg. Ja, so, was, wir haben auch nicht mehr viele. Was Side-Events bei einem Mega- oder Giga-Event, was das eigentlich bedeutet. Es gibt nämlich jetzt den Unterschied zwischen offiziellen Neben-Events und inoffiziellen Neben-Events. Und die offiziellen werden halt genehmigt. Und das ist jetzt Einfluss in ihre Ruhe, es hat das jetzt es finde ich auch gut, dass sie da endlich mal das anfangen fester zu ziehen. Diese ganze Event-Scheiße, das ist ja die absurde Form langsam an. Ey, was da alles zum Event gemacht wird, das ist ja schon lächerlich. Das kannst du ja echt nicht mehr für voll nehmen. Die wollten Osterfeuer-Event? Ja, der wollte ein Osterfeuer-Event einreichen, hat es aber nicht genehmigt bekommen und hat dann zu Recht irgendwo gefragt, das macht er auch seit Jahren wohl, wieso denn bitteschön dann aber Weihnachts-Events genehmigt werden? Das ist für ihn nicht nachvollziehbar. Ja, das müsste das sogar sein hier, ne? Ja. Ja. Das gibt's also bei OC. Jetzt machen wir mal Werbung für OC, obwohl ich da gerade einen bösen Artikel geschrieben habe, angeblich. Osterfeuer Oberkastrop 2015. Das hat bestimmt noch eine OC-Nummer. Finde ich die denn? Ach da. OC11D5B. Für mich ist, weiß ich nicht, das Open Caching ist einfach, das geht nicht voran. Ich sehe die Seite gerade zum ersten Mal. Open Caching? Ja. Hast du noch nie benutzt? Nein, noch nie reingeguckt. Ihr hat auch keinen Messenger. glaube ich. Sprich also nicht das neue Publikum an. Aber dafür haben sie die Safari-Cache, wo du mit dem Dixie-Klo fotografieren musst. Ja. Unter anderem schreibt Grunstreak aber in diese Rules, Guidelines, jetzt fällt mir das wohl wieder ein, dass Situ-Events bei einem Mega-Event oder Giga-Event nicht mehr genehmigt werden. Ja, Situ haben sie sowieso ganz schön zusammengestrichen. Frage ich mich sowieso, wieso? Also wenn so viele Leute da sind, sie begründen sie also, dass dann so viele Leute da sind, dass man da eigentlich die Natur reinigt und das sollte man da nicht machen. Aber so viele Leute verursachen da auch ziemlich viel Müll. Und wenn du da noch ein, oder belasten ja auch so eine Gegend teilweise, wenn du da noch ein kleines oder ein Situ integrierst, kann das ja eigentlich, so negativ finde ich das nicht. Es ging ja jetzt nicht. Das ist der Eimer. Das ist ja genau das, was seit Jahren passiert ist. Was hier auch in Hamburg immer schön gemacht wird. Da gibt es dann irgendwie das Silvester-Event und direkt danach ein Situ. Das heißt, ich gehe da hin, treffe mich. Dann mache ich ein Begrüßungsevent am besten, mein Hauptevent, und danach räume ich den Müll weg, den ich selber verursacht habe, und mache da noch ein Zito von. Das Geile ist, irgendwann wird keine Natur mehr sauber gemacht, sondern ich gehe hin, kippe einen Sack Müll aus, sack das wieder in den Sack rein, und dann habe ich ein Zito gemacht. Also das ist absurd schon. Ja, gebe ich dir recht, wenn man es anders integrieren würde, eher nicht, weil das Vor- und Hauptevent gibt's ja weiterhin. Die sollen ein Event machen, fertig. Und am besten sollen sie noch ohne Punkt machen, dann kommen auch nur noch die Leute, aber das machen sie sowieso nie. Hat schon mal jemand Müll absichtlich ausgekippt, um ein Zito zu machen? Das nennt sich bei uns Fegen. Offiziell wahrscheinlich nicht, aber ich vermute, auch das wird schon geben. Was ist das denn? Oceoni 81? Ja, das ist genau das, was ich auch in meinem Artikel so bemängelt habe. Auch OC fängt jetzt plötzlich an, irgendwie zu versuchen, diesen Wettbewerb da reinzubringen, also 81 oder nicht 12 Caches in einem Jahr, das bringt bestimmt ganz großartige Qualität. Und das ist nämlich das Einzige, worum sie sich auch nicht kümmern. Deswegen werden sie gegen Groundspeak in meinen Augen immer wieder verlieren, weil sie einfach immer wieder, weiß ich auch nicht, egal, OC sprechen. Oh, Mikas, wir müssen ruhig sein jetzt, Mensch. Sonst kriege ich gleich einer in die Ohren. Oder heißt es eigentlich Oconly 81, heißt es auch. Nee, Oceoni 81 oder Oconly. Naja, viele haben wir auch nicht mehr. Und ich, boah. Du warst also nicht bei dem Webinar vom Xing. Mal draufklicken. Bei Xing gab es eine Einführung. Einführung ist auch so ein Name, er ist eine Bezeichnung. Eine Einführung in Geocaching. Geocaching ist eine Autorschatzung, bla. Und da wollte er für 5 Euro. Ja, Webinar mal. Also er wollte noch nicht mal die Leute kommen lassen, sondern im Web sozusagen irgendwie eine halbe Stunde erklären, was Geocaching ist. Und dafür wollte er 5 Euro haben. Das ist jetzt schon lange abgelaufen und von den 50 Plätzen sind, glaube ich, immer noch 50 verfügbar. Es scheint jetzt nicht so gut gelaufen zu sein. Vorsichtig formuliert. Ich glaube, da tragen sich auch wirklich, also wenn man auf Xing halbwegs aktiv ist oder auch nur Mitglied ist oder sowas, dann gibt man vielleicht als Hobby Geocaching an, weil das naturverbunden ist. Also ich meine, kann man ja gerne machen, aber ich glaube, diejenigen, die auf Xing irgendwie, also wenn ich da aktiv bin, dann gebe ich das da an, weil ich ein Hobby angebe, so ungefähr, und nicht, weil ich irgendwie auf Xing mich mit anderen Geocaching oder Geocachern vernetzen will. Ja, das stimmt, in den Gruppen passiert ja nicht viel. Ich bin da ja auch auf Xing gerade wieder, weil ich auch nach dem Job so ein bisschen gucke, und da passiert ja gar nichts in den Gruppen. Das ist ja ziemlich tot, das Ganze. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Wobei ich auch nicht weiß, ja, meinst du, sonst würde ein Webinar besucht, also ich weiß nicht, was will der über ein Outdoor-Hobby im Webinar erzählen, also finde ich, aber es gibt einen Job für Geocacher, habe ich tatsächlich gefunden, ich weiß nicht, ob wir das nicht schon mal hatten, das kam mir doch irgendwie bekannt vor, ja. City Hunters Outdoor Team Events, www.cityhunters.de. Die suchen tatsächlich, die haben echt ein Stellenangebot da drin. Ich weiß ja natürlich, wie alt das ist, ist das Problem. Oh, guck mal, die haben tatsächlich auch schon das Zing-Ding gefunden. Ja, weil ich sag ja, also ich glaube, Interceptor ist auch nebenbei bei der NSA. Wenn der nicht hier bei uns ist, dann ja, ist er für die Amis tätig. Dann kann man also Teamguide wird gesucht, männlich oder weiblich. Haben Sie Spaß im Umgang mit Menschen? Ja, da war ich schon raus. Ja. Sind Sie zuverlässig, teamorientiert und durchsetzungsfähig? Da war ich doppelt raus. Dann sind sie die perfekte Ergänzung unseres Teams. Wir suchen engagierte und motivierte Personen im Alter von 23 bis 50. Warum eigentlich 50 die Uhrgrenze, ist mir unklar. Noch könnte ich. Die uns als Teamguide bei der Durchführung unserer Veranstaltung unterstützen. Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie hier. Da kann man nicht draufklicken. Achso, nee, das ist ja auch nee, das war jetzt im Handlung. An allen Standorten Termine ganzjährig, 6 bis 10 Mal im Monat. Einsatzdauer je 3 bis 4 Stunden. Ja, dann soll man praktisch mit Teams GPS-Schatzsuche, darunter steht dann Geocaching-Schatzsuche machen. Also, warum nicht? Für die Leute, die jetzt wirklich keinen Job oder so haben und Geocacher sind, halte ich jetzt gerade mal für so abwegig, so einen Job zu machen. Cool, da kannst du wirklich Geocachen zum Beruf machen. Fand ich also spannend. Siehst du, wir haben auch mal, ich möchte das jetzt mal betonen, weil die hören ja mal immer uns noch das Negative. Ne? Wir haben auch ab und zu mal was Positives daran. Das liegt ja auch nicht immer an uns, sondern ne, wenn es nichts Positives gibt, über was soll man denn berichten? Über besondere Caches zum Beispiel. Jetzt, genau, es kommt zum Abschluss unsere besonderen Cache-Tipps. Ja, da fällt mir ein und schreibt mir am Ende nicht wieder alle, dass unser Gast keine Redezeit hat. Das ist seine eigene Schuld. Das ergänzt sonst noch. Ja, ergänzt. Ja, fang mal an. Stecker ist ja tatsächlich. Und man, ich schreibe hier nochmal auf und vergesse das, ich muss nochmal genauer hinterschreiben, was da ging. Der hieß tatsächlich, das ist GC5N8P9. GC5N8P9. Ein Kurzmulti besteht aus Start und Final. Ach, jetzt weiß ich, wie das ist. Ja. Da fand ich besonders die Lage sehr schön. Ich hatte bei Garmin wieder kürzeste Strecke eingegeben. Das war schon spannend genug, da hinzukommen. Dann holpert und stolpert man noch ein bisschen durch den Wald. Das Ganze spielt sich dann an der Autobahn direkt ab. Aber zwei süße Stationen, gut gemacht. Also für meinen Geschmack kann man den gut machen. Also nichts, was jetzt wochenlang, ne, doch, das bleibt schon im Gedächtnis, der Cache. Die zwei Stationen waren auch sehr nett. Der Final war nett. Machen. Kann ich nur empfehlen. Von Oma Susi. Genau. Ich gucke mal, das geht bei mir, das ist auch echt völlig getrennt bei mir. Also Oma ist mir völlig egal. Immer. Jetzt hast du noch einen. Ja, lies mal vor. Ich sag dazu was. TB Tresor Kassel, GC5HZV8. Von Blind Noobs und Hafen, hey, was? Hafen? Haven? Tico. Hafen Tico. Verfinden I. Hefe. Heaven. Blind Noobs geht auch wieder. Hafen Tico. Ist ein schöner, großer, ein schönes, großes TB-Hotel, wo ihr nicht einfach hingeht, aufmacht, lockt, sondern wo ihr hingeht, aufmacht und noch ein bisschen, klein bisschen was zu tun habt, mit vielen Sicherungen arbeitet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es macht echt Spaß. Ist Elektronik verbaut. Dauert jetzt auch nicht so mega lange. Also ihr braucht halt 5 Minuten. Aber sonst... Hat aber eine gute Fabrikquote. Wird gut... ja, klar. Also die Hülle hat jeder, der schon mal länger dabei ist, gesehen. Ah, okay. So ein, aber das Innenleder, darauf kommt es ja an. Und es macht wirklich Spaß, den zu sehen. Liegt verkehrsgünstig, wenn ihr die A7 runterfahrt. Kassel Ost, glaube ich, ab. Da dann irgendwo einen Parkplatz suchen, hingehen. Seid auch ungestört da, keine Muggel. Und dann könnt ihr diesen Cache machen. Hm? Hier sind nochmal welche Guides gesucht, aber das ist älter. Dann lassen wir das mal weg. Und bei dem... Ich muss mal einmal kurz was zum Chat sagen, bevor das wieder nach oben verschwindet. Feuerweize, der Ona ist mir tatsächlich völlig egal. Den Ona Ignore-Liste möchte ich trotzdem haben, weil das Problem ist, ich gucke eben nicht vorher, wer der Ona ist. Also komm dann auf Caches, wo ich dann vor Ort erst feststelle, ja, alles klar. Hättest du dir den Ona mal vorher angeguckt, hättest du ihn gar nicht gemacht. Also das passt schon zusammen, auch wenn es bei mir manchmal ein bisschen komisch ist. Du darfst nicht vergessen, ich bin halt älter. Okay. Und den nächsten, den kenne ich tatsächlich auch. Der war... Freche Göre? Mhm. Den habe ich auch nur durch Zufall. Wir sind ja nach zu TJ da ins Bergische Land gefahren und haben auch auf dem Weg wieder eine Menge so Rotz an der Straße rausgesucht. Und meistens ist es ja Rotz, muss man ja echt sagen. Und da war der auch bei. Also den fand ich, ist jetzt auch nicht der Superhammer, ist ja eigentlich nur ein Traddy, aber geil umgesetzt. Also der hat uns richtig gut gefallen. Weil Schlüssel hast du ein bisschen suchen müssen, ne? 10 Sekunden. Okay. Da war nämlich vorher eine Baustelle, es stand aber die Loks, die war jetzt aber weg. Und dadurch lag nur noch dieses eine Dingens da. Und dann übersiehst du es nicht, dann siehst du sofort, okay, was es ist und... kann man ja gar nicht viel mehr zu sagen, sonst ist ja, wie will man das beschreiben. Er ist sehr groß, er ist sehr schön, der ist mit Liebe gemacht. Ich habe ewig nach dem Schlüssel gesucht, bei mir lag gleich das glaube ich sofort. Bei mir ist eine Snickers-Packung drüber geweht worden. Ah. Und Da guckst du dann auch nicht weiter nach. Nee, klar. Ne? Aber der, also den kann ich wärmstens empfehlen. Das ist GC2YZHK. GC2YZHK. Freche Göre. Also kurzer Tranni, aber der kann auch lange dauern, wenn man den Schlüssel sucht. Der hat mir ja richtig gut gefallen, der Cash, muss ich sagen. So, und jetzt kommst du. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob ihr den in der letzten Folge oder so nicht schon hattet. Freche Göre? Nein, nicht den. Den Messung aus Stade, habt ihr den schon mal? Ja. Hatten wir schon mal, okay. Da habe ich, glaube ich, sogar einen einzelnen Bericht drüber gemacht. Genau, den hatte ich als einzelnen Bericht und einen YouTube-Film dazu, glaube ich, wo es Beistand Spoiler. Nee, das ist Schlüssel gewesen. Stimmt, das war der mit dem Schlüssel. Messung hatten wir aber auch drin. Ja, da war ich mir nicht ganz, aber der ist halt echt auch großartig. Was hatten wir denn bei Messung? Ja, und zwar hatten wir den entweder in den Tipps hier oder wir hatten ihn als extra Artikel, weil die Deichgräfin rief mich doch plötzlich an. Da hatten sie ihm doch tatsächlich an Station 1 das gesamte Schild geklaut. Also Station 1 kann man ja heute sagen, ja. War ja irgendwie im Schild mit eingebaut. Ja. Und hier stand die Deichgräfin und Harald da und fanden nichts. Und wenn die beiden nichts finden, ist ein schlechtes Zeichen, weil also die sind dann wirklich lange genug dabei. Und dann sagten sie, nee, ein Schild ist nichts. Nee, war ein neues Schild. Also hatten sie im Original das komplette Schild alles geklaut. Ja, konnte ihnen dann auch noch grob beschreiben, wo Station 2 war. Und dann haben sie es auch geschafft. Aber war gerade frisch geklaut. Stimmt, Messung. Messung von... Haben Sie ihn da schon? Nee, kommt bestimmt gleich der Link. Messung von Technologist kannst du eigentlich. Kannst du alles machen. Kannst du alle machen, ja. Die sind komplett gut, stimmt. Können wir noch so eine ONA-Favoritenliste, dass du nicht nur einen ONA ignorieren könntest, sondern dass du einen ONA auch markierst. Also wenn du beim von Technologist was weißt, kommt, dann, dass du gleich da vielleicht eine Benachrichtigung kriegst, ja. Und eine Message kriegst, oder dass der vorgehoben wird. Geht das mit Notifications noch nicht? Nee, ich war da ewig nicht mehr drin. Den ONA nicht. Du kannst den Radius einstellen. Meine ich auch, du kannst den Radius einstellen und welche Cache-Typen. Ja, stimmt, nach ONA nicht. Nach ONA wird mir noch viel zu wenig gemacht. Weil das stimmt, Technologist, ja, mag ja sein, dass der auch ein, zwei, die ich jetzt nicht so der Burner, aber die sind alle gut. Und die meisten sogar weit über dem Durchschnitt. Weil bei mir ist es tatsächlich so, ich gucke mir den Titel an und dann gucke ich mir kurz auf den ONA, wenn ich die Notification kriege. Ja. Und sowas würde ich mir dann sofort in meine Bookmark-List verschieben. Oder automatisch, dass du dir so eine Liste erstellst und sobald was Neues kommt, geht das automatisch in diese Liste rein. Weil diese Bookmarks braucht eigentlich auch kein Mensch, so wie sie jetzt angedacht sind. Die könnte man auch erweitern. Da ist übrigens der GC-Code. GC4BG23. Geht auch mal wieder nicht. Doch, der scheint schneller zu gehen. Nee, bis dahin sprang er jetzt. Ja, GC4BG23 Messung. Schade, dass Groundspeak mal wieder nicht funktioniert, wie eigentlich fast immer. Aber Technologist kannst du alle Caches von machen, ja. Sonst überlege ich gerade hier bei uns im Bereich, ist hier noch mehr. Heute habe ich welche paar Mysteries gemacht hier bei Horde. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da durfte das überall eigentlich gar nicht hin mit dem Auto. Andererseits soll es vor Ort aber eine Warthose benutzen. Soll ich denn 500 Meter mit einer Warthose über den Feldweg? Also ja, das ist mir alles sehr unglücklich. Ah, da fällt mir noch einer ein gerade. Na dann. Die Straßenmeisterei. Ja, der sagt mir irgendwie was, da muss ich aber schon vor langem gewesen sein. Ja, das kann sein. Das ist auch, also ist im Hafen, das ist nicht Finkenwerder, das ist Altenwerder, müsste das sein. Wenn du nach Waltershof, aber nicht über die Autobahn fährst, sondern über Moorburg und sowas, und dann fährst du an einer wo normalerweise im Industriegebiet diese große Umgehung ist, wo du einmal außen rumfährst quasi, wo du aber dann vorher rechts abbiegst, wo die Hundeschule ist auf der linken Seite. Da biegst du rechts ab und dann fährst du in so eine lange Straße, die komplett parallel zur A7 fährt. Ja. Und ganz am Ende kannst du parken, anhalten und den Cache anfangen. Ach, Wir davor standen, wir haben so gelacht. Das war so herrlich. Den hatten wir ja auch mit drin. Da sind ganz viele rot-weiße Balken. Ja. Ja, stimmt. Da muss man auch ziemlich abgebrüht zu sein. Da sehen dann etwa 50.000 Muggels, während wir da, ist YouTube schon wieder tot hier, lese ich gerade. Das stimmt, aber ich weiß den Namen gar nicht. Nee, eigentlich geht YouTube noch. Also Mikala, ich glaube, da funktioniert bei dir irgendwann nicht. Ach ja, jetzt kommt auch Messung, siehst du. Kaum eine halbe Stunde gewartet. Messung hat auch schon 103 Favoriten und bei wie viel Funden? 120 Pfund. Ja, also das ist schon ein guter Schnitt, würde ich sagen. Ah, guckt, hat wieder neue Sachen gemacht noch und repariert. Ja, bei uns war Station 5 nicht da. Also das ist halt... Ah, 5 erneuert, 6 geprüft. Ist das so dein normaler Logtext? Der ist ja noch richtig ausführlich. Oh, alter Vogel. Naja, wenn ich die gut finde, dann schreibe ich doch viel zu. Das habe ich auch schon vor 3 Jahren gesagt. Das ist immer noch mein Kriterium, glaube ich. Also ich habe es noch nie geschafft, glaube ich, einen Log zu schreiben, wo nur ein Wort drin steht oder sowas, von wegen TFTC oder beziehungsweise so ein Akronym oder so. Aber... Ja gut, aber wenn du hier guckst, die haben auch ziemlich viele, guck mal, fast alle sehr viel geschrieben. Mir fällt gerade auf, wie oft der da diese Owner-Maintenance macht, ne? Ja, wundert mich auch eigentlich, weil die Stationen eigentlich recht stabil waren. Aber hier, Station 2, genau, das war Station 2, das schön. Station 2 wurde abgebaut und entfernt, das war genau das Problem da. Ja, siehst du, da waren wieder Somo, Harald, Dahlgräfe. Aber guck, ich möchte mal betonen, ich habe auch viel geschrieben, ja? Ja, das stimmt. Und wir sind auch mit viel weniger Wasser ausgekommen, als wir eigentlich nutzen sollten, weil wir es immer wieder zurückgefüllt haben. Oh ja, das ist wichtig. Man muss sich immer vorher das Listing durchlesen. Ja, wie stand das so? Nein. Bei dem tue ich es auch, weil bei ihm weiß ich, okay, da... Aber den sollte man, also wir waren so gegen Nachmittagabend da laufen schon ziemlich viele Leute mit dem Hund, ja, da längs. Man sollte den vielleicht, wenn möglich, irgendwie vormittags oder am frühen Nachmittag machen, glaube ich. Dass wir immer sehr früh unterwegs sind, ja. Und dann nehme ich mal Krümel und meine Frau mit, weil wir sind immer auch immer sehr früh wach. Ja, und wenn das so Spaß macht, warum nicht? Ja, der ist wirklich toll. Der liegt doch da am Arsch der Heide. Da, also er war richtig, wirklich, das ist das Schöne. Der liegt die auch so, dass da keine Buggeln sind und so. Weißt du, so wie man sich das früher vorgestellt hat. Also bei manchen Caches, die neu ausgelegt werden, frage ich mich aber auch, weißt du, in die letzte Ecke gelegt. Mag ja sein, dass es eine schöne Location ist. Aber dann auch so gelegt, dass du auch beschissen rankommst. Also irgendwie fehlt mir da auch das drüber nachdenken, dass man da nicht nur einmal hinkriegt, sondern dass jeder Finder sich durch irgendwas durchkämpfen muss. Also das finde ich auch immer komisch. Weißt du, dann siehst du so zum Beispiel so ein schönes, in Ostdeutschland stehen so viele Wegekreuze rum. Wenn du es nicht an diesem Wegekreuz lesen kannst, wo Napoleon irgendwo durchgelaufen ist und solche Dinge, dann legst du es halt hinten. Aber dann legst du es nicht an den ersten Baum, wo du einfach denkst, oh, so eine schöne Eiche, irgendwie passt das dir irgendwas dahinter. Nein, in den Busch, Dornbusch, hinten, unten reinkriechen, wo du erstmal, entweder du kriegst du rein und bist du durch, oder du läufst erstmal so über den Acker und legst von hinten rein. Dann denke ich natürlich auch immer, oh, muss das denn sein? Aber das ist Klagen auf hohem Niveau, ich weiß. So. Wir zitieren 2, ein Tag als Straßenmeister, Straßenmeisterei, ich weiß nicht. Oh, es gibt 2. Dann glaube ich ein Tag. Ich bin der Meinung. Der? Ich glaube ja. Ach so, das sehen wir jetzt sowieso wieder nicht, weil er 3 Stunden braucht. So, haben wir noch was Wichtiges? Ich muss mal gucken, gerade, das hatte ich auch aber in dem Artikel geschrieben. Nicht mehr wundern, wir haben diese Gefällt mir +1 Button. Ich habe dort alles weggeschmissen. Drauf geschissen. Warte. Hörertreffen. Ah ja, stimmt. Hörertreffen werden wir also an dem Sonnabend um 14 Uhr machen. Im Café Blattlaus. Das legen wir jetzt einfach mal so fest. Und der Cashier, das ist genau, dieser ist das, Straßenmeisterei. Das ist GC4AA4M. GC4AA4M. Da muss man aber ein bisschen muggelresistent sein, wobei die Muggels nur im Auto da sind. Also der ist nicht so schlimm. Wer mich kennt, weiß, das kann nicht so schlimm sein, sonst würde ich mich über den nicht freuen. Der war auch ziemlich cool. War auch beim Hamburger Cash des Jahres dabei? Ja. 2013, ja. Da könnte man jetzt auch rausnehmen, langsam, dass man Boot von mir. Achso, ich wollte sagen, das sah so aus, als ob es ein Mystery ist. Ach, diese Boote sind nee, das war, glaube ich, ein kleiner Mini-Multi. Ja, weil das Fragezeichen dahinter steht, ja. Ja, genau. Aber die anderen Symbole sind da ja auch drin. Guck, habe ich schon. Na, schon wieder eine Weile her. Und nein, ich lobe noch einen Cash von dem Ja, vor allem klickst du jetzt nochmal auf den Log, was jetzt genauso lange dauert, wie die Cash-Seite zu öffnen. Jetzt auch. Nee, guck jetzt mal, jetzt geht das erstaunlicherweise schnell. Dann habe ich die gemacht. 2013, 10. Mai. Sieh mal. Guck mal, hab ich auf mir geschrieben, siehst du? Es lief alles geschmeidig, wo wir wieder beim Start der Sendung wären. Ja. Geschmeidig. Ja, jetzt zu langsam, ne? Sind wir auch über 2 Stunden. Ja, über 2 ist gut, wir sind gleich bei 2,5. Jo, jo. Ja, wir dürfen ja nur 3 Stunden zur Zeit schlagen, weil das muss ich auch mal prüfen. Sagen wir es mal so, wir waren auf dem Klo, meine Stimme ist weg. Ja. Wir können jetzt langsam Schluss machen. Du hast sozusagen alles gegeben. Jetzt überlege ich gerade nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Also beim nächsten Mal dauert es jetzt ein bisschen länger. Ne? Wir jetzt statt dem normalen 4-Wochen-Rhythmus, diesmal hatten wir ja auch nur 3 Wochen bis zu dieser Folge. Und bis zur nächsten Folge werden es jetzt 5 Wochen. Kam halt alles ein bisschen durcheinander durch das Dosenfischer-Event. Ja, da ist doch nicht in Fahrt, machen wir halt nicht vor Ort was. Und beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja mal wieder von außen, von draußen außen. Ja, habe ich Bock drauf. Beraten. Wir müssen mal einen Tracer Gefahr wieder machen. Fällt mir sonst noch was ein? Was kommt noch an Events, wo wir hingehen? Denn wir gehen jetzt eher, also ich bin, mich findet man auf dem Mega Enzanten. Du trägst das auch noch ein, du hast ja schon was? Ja, ja. Auf unserem Kalender kann man ja. Das ja auch sehen. Uns findet man gemeinsam auf dem Mega in Bremerhaven. Ja. Ja. Aktuell. Du bist beim Dosenfischer nächste Woche? So wie es aussieht, ja. Ich glaube, ist auch drinnen. Und ansonsten. Ja, ich bin noch bei dem. Grillen. Bei dem Grillen an der Ostsee, bei Hein Blöd und bei dem, da werde ich tatsächlich mit Heike hinfahren, habe ich mich jetzt angemeldet, haben wir schon gebucht alles. Dieses Wander-Event in Hessen. Genau. Von Hein in Sieg. Das fand ich sehr spannend. Das war eigentlich mal nicht so 100 Kilometer gleich, sondern eben sehr überschaubar. Ja. Da kann ich noch gar nichts zu sagen. Also ich meine, Ulrike hat mich da ja auch angeschrieben. Ja, komm vorbei. Aber ich kann dazu noch nichts sagen, weil ich davor im Ausland bin, ja, beruflich. Schickst du halt Frau und Kind vorbei. Die haben auch Spaß. Krümel hat nach 500 Metern keinen Bock mehr und dann ist das Event gelaufen. Für alle. Kannst du auch tragen. Also für alle. Dafür ist auch Mama dabei. Es sei denn, da läuft Feuerwehrmann Sam mit. Ja, siehst du, das kriegen wir auch hin. Ich kann ja vielleicht nochmal einen Podcast empfehlen, weil der Sascha hat mir nochmal einen empfohlen. Interessant, wo eher nur für für junge Väter, wie ich es bin, weil da gibt's ja 3 Millionen Podcasts, die für Frauen sind, wo sich dann so gleichzeitig sagen, wie toll das alles ist. Der von Leibolfe? Nein, dem papacast.de. Oh. Also papacast.de. Ist immer ganz interessant, da mal zuzuhören, wie andere so mit ihrem kleinen Krümel umgehen. Ich guck gerade, was hat er noch? Vielleicht live am Kescher Grill? Ja, gucken wir auf. Da kommt auch schon der Link. Ja, dann hast du noch was? Gehst du auf Events? Ja, mal. Ist ja eigentlich langweilig, ne? Das darf man nicht laut sein. Naja, langweilig nicht, aber wenn man, das Problem ist immer, du musst in diese lokale Community, die dann auch irgendwie so ein bisschen reingehören. Also wir haben uns, also das letzte Mal, wo ich auf dem Event war, war, glaube ich, im August letzten Jahres. Ja, ich habe die ganzen Souvenirs gefarmt. Ja. Ah, wieso musst du da reingehören? Nein, musst du nicht, aber... Bin ich aber unser Jorni, sonst geht man einfach hin und... Ja, aber wenn du dich damit niemandem unterhalten kannst, brauchst du nicht zu dem Event gehen, quasi. Also das muss halt immer passen, wenn du dich mit jemandem dann nicht verstehst oder denkst, du kannst dann nicht, wenn du kein großes Interesse daran hast oder sowas. Ja, okay, du bist auch ein eher ruhiger Typ, also das muss man dann sowieso sagen. Wenn die Sammelmaschinen ankommen, dann redet sowieso noch nicht. Ziehst du einfach ein T-Shirt an, schreibst drauf, kiss me, I'm a travel bug und dann einfach runter, Nummer nur gegen, ja. Um die Nummer zu bekommen oder wie auch immer. Hast du ganz viel Kontakt. Das war früher tatsächlich auch, von vielen früher, das ist besser tatsächlich auch einfach auf ein Event zu gehen und da Kontakt zu finden. Heute ist das sofort schon Grüppchen, so, die sind schon gebildet. Das ist schon mal komisch, das ist mir auch schon aufgefallen. Also was meine Frau und ich mal komisch fanden, wir waren mal beim Event, da waren noch gar nicht so viele da, dann saßen an einem Tisch welche, der war voll, an anderen Tischen saßen so eine halbe, dann gehst du zu diesem Tisch. Ja. Wo eindeutig noch Plätze frei sind. Man fragt ja. Ja, klar. Hey, hallo, sind noch Plätze frei? Die gucken dich einfach an und sagen nichts. Ja, stimmt. Du denkst einfach, hier möchte ich einfach gar nicht sitzen. Nee, dann geht man schnell. Wenn die schon so kommunikativ drauf sind, wird der Abend richtig spannend. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch mal auf irgendein Event, ich will jetzt nicht sagen, wo denn das unfair, aber da habe ich mich auch so mit zugesetzt und ich habe ja nun wirklich kein Problem, auch zu reden. Ich war auch der Einzige, der, auch wenn ich nichts gesagt habe, hat keiner was gesagt. Wo ich auch so dachte, was wollt ihr hier? Ich dachte, geh doch nicht auf ein Event, wenn du die unterhalten willst. Ehrlich, fand ich selten holen. Gott sei Dank kam nachher welche, die ich kannte, habe mich mit denen dann zusammengesetzt. War aber echt zu so doof. Aber ja, das kenne ich, ich weiß genau, wie das, ja. Also wir labern mal. Ich war letztens mit dem Doc auf dem, wie gesagt, auf dem Döner-Event in Schneeberding. Wir waren da zwar nur ganz kurz, weil wir den Punkt wollten und noch ein bisschen, eigentlich wollten wir Event-Hopping machen. Hat dann aber zeitlich nicht gepasst, aber ein bisschen gecashed. Unter anderem einen von dieser Schneebartour. Mhm. Ja, schon ziemlich cool. Ja. Wir labern einfach immer alle an. Das ergibt sich einfach so. Ich finde, ja, man, wenn uns das Hobby verbindet, dann kann man da auch mal kommunikativ sein. Ja. Aber tatsächlich, gerade du manchmal gerätst du an den falschen Tisch oder an die falschen Leute. Ich hasse es schon, wenn du guten Tag sagst und dann kommt nichts zurück. Ja, ja, ich weiß. Ja, und den gucken dich groß an, ja. Dann kommt das vielleicht auch darauf an, ob es ein Stammtisch ist oder nicht. Also die beiden letzten... Stammtisch war schwierig, ja. Wobei der vorletzte, wo ich war hier diese Gruseltour. Die war ziemlich cool. Die welche? Die, wo sie die Schauspieler sozusagen engagiert haben. Und okay, hier in der Wurmstorf das Ding. Ja, ja, ich weiß nicht, du meinst. Ja, der Stammtisch hier soll ja auch relativ gut sein. Also ich war ja, am Anfang mal einmal, ist jetzt nicht so meins. Ich habe einfach meistens sowieso einen anderen Geschmack, wenn dann sich da unterhalten wird, welche Caches sind gut, dann ist das für mich halt. Also der Stammtisch ist mir zu schmalbandig, oder wie soll man das sagen? Weißt du, da geht's halt wirklich nur um die Caches und halt noch ein paar Listen und so. Kann man machen, muss man nicht. Aber ja, verstehe ich schon. Stammtisch ist immer noch mal so eine extra Sache. Also ich habe mal so ein Bild gesehen von so einem Event, das trifft's eigentlich. Und das ist wahrscheinlich auch immer das Problem für Neue, die da reinzukommen. Auf dem Bild sieht man halt einfach gestandene Geocacher in Hightech-Outdoor-Klamotten. Fünf Mann. Davon gucken drei auf irgendein GPS. Alle stehen so ein bisschen versetzt, nicht als Gruppe. Ja. Einer steht mit verschränkten Armen so vor der Brust und guckt den Fotograf an. Weißt du schon. Und der dritte guckt gelangweilt in den Himmel. Und dann ist natürlich jetzt nicht so, wenn du jetzt als Neuer kommst genau dahin und denkst, naja, okay, dann als Neuling hatte ich da auch Probleme. Ja, habe ich auch wirklich gesagt, gehe ich jetzt weiter oder geselle ich mich dazu? Dann sagst du Hallo und dann sagen sie Hi. Und das war es dann das schon. Das war auch schon alles. Das hat mir auch mal einer gesagt, er sagte, mein Geschäftsführer, also, er sagte, boah, ich war mal auf so einem Event. Das war völlig langweilig, unterhielten sich nicht mal alle miteinander. Und dann komme ich abends nach Hause, lese die Logs und da stand drin, wie toll das war. Aber ich sage, gut, dann warst du auch im Geocacher-Event, da genauso läuft das. Wo ich auch schon manche Logs überlese und denke, hä, war ich woanders? Das ist also wirklich, ja, stimmt schon. Na gut, wir kommen ins Schwafeln. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier alles dicht. Also YouTube war jetzt das letzte Mal. Man sieht, die Luft ist raus. Wir müssen winken. Um deutlich zu sehen, dass die Luft deutlich raus ist. Von daher, letzte Mal YouTube, schalte ich genau jetzt ab. Ciao. So. Und jetzt. So, jetzt gepiept. Jetzt schalten wir mal. Achso, jetzt fragt er mich wieder, ob er das speichern soll. Nee, also, das macht YouTube irgendwie automatisch. Und jetzt machen wir den Rest auch mal aus. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Obwohl es heute wieder echt über 2,5 Stunden waren, dann knapp. Ah, herrlich. Ersetzt so die Einschlafhilfe, würde ich sagen. Genau, dafür gibt's wie gesagt in 2 Wochen nochmal was von TJ und dann sind wir in 5 Wochen erst wieder da. Langsam. Dann sind es ja nur 3, wenn wir in 2 Wochen ja, passt ja perfekt. Ja, aber insgesamt halt fast 5. Geile Zeitverzögerung. Ja, das stimmt bei YouTube. Aber wie gesagt, war das letzte Mal YouTube, weil das macht irgendwie keinen Sinn. Und ich kaufe mir nicht noch so eine Puppe da für 13,95. Ciao, Jungs. Dann dürft es ja frei. Ja, tschüss. Tschüss. Dann dürfte du dachtest, ich hätte jetzt nochmal einen Abschiedsspruch. Nein, ciao. Dann dürfte es ja frei sein für andere Podcasts. Ja, das würde mich auch nicht wundern. Die Zeitverzögerung ist aber allerdings cool. Ne? Die haben tatsächlich einen Filter drin. Wenn du jetzt nebenan dein Glied da in einem Live-Video entblößt, sehen das deine Leute nicht. Deswegen ist die Zeitverzögerung meiner Meinung nach da. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube eher, dass der Video-Upload wesentlich langsamer sein dürfte. Ich glaube es nicht, aber wie kriegen sie so eine Zensur schnell hin? Ja, kannst du natürlich auch haben, ja. Habe ich noch gar nicht so. Ja, kannst du gut haben, ja. Aber dann müsstest du es andererseits darüber prüfen. Ich meine, da sitzt ja nur keiner und guckt sich den Scheiß an. Du, ich habe heute den Psychotalk und da waren 500 Leute im Chat. Echt? Das ist eine Menge, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob ich so eine Größe haben möchte. Ja, die kannst du auch nicht überblicken. Die konzentrieren sich auch nur auf 3 Leute, die sie da irgendwo immer vorlesen. Ja, weil sonst bist du ja irre dabei. Und dann wird die Verantwortung ja auch irgendwie größer. Läuft übrigens noch, ne? Denk dran. Ja. Wir lassen ja mal noch 5 Minuten nachlaufen. So, jetzt gehen sie wieder. Ich finde das, wir haben ja jedes Mal so 15 Leute bis 20 Leute im Chat. Ich finde, das reicht mir auch. Und die machen da auch Spaß Spannung und Spiel. Na, wenn es so viele wären, dann hast du natürlich für dich auch einen Überblick dabei. Ja, eben. Und du sitzt ja auch wirklich und die sitzen da 2,5 Stunden und hören sich das an live. Das bewundere ich schon immer. Ich habe mir ja letzte Woche auch mal letztes Mal, als wir den Podcast haben, vorher auch 2 andere Podcasts live angehört. Meines ist nicht. Und das ist nicht, weil ich was gegen die Podcasts hätte, um Gottes Willen. Also bei uns kommen ja noch Links und so weiter rein. Das macht ja schon interessant, im Chat zu sein, dass die nochmal draufklicken, vielleicht sich auch gleich abspeichern, nicht mehr auf die Shownotes warten. Bei manchen ist aber gar nichts, was im Chat reingepostet wird. Das machen die aber, glaube ich, auch mittlerweile, die anderen. Ich meine, die machen ja eh alles. Ich meine jetzt allgemein gesprochen vom Podcast, noch nicht mal vom Geocaching-Podcast. Gibt's halt viele, wo einfach der Chat da ist, aber da gibt's halt keine Links. Ja, der spielt nur mit sich selber die ganze Zeit, ja. Das stimmt. Wieso hängt sich jetzt gerade, wo ich das abspeichern will, das Pitkin auf? Naja, so dringend ist es nicht. Ich komme an den Link ja sonst nicht ran hier. Scheiße, hängt sich das eigentlich auf. Screenshot? Im Foto hängt es so. Und alles abtippeln. Ja. Also wichtig ist auch nicht. Naja, hat sich aufgegeben, das ja. Ding. Aber wenn du noch 5 Minuten Zeit hast, kannst du ihn auch warten lassen. Manchmal kommen die wieder. Ja. Ja, hast auch wieder recht. So. Das heißt, jetzt muss ich noch tatsächlich, guck mal, ne? Was ist das jetzt? Wo Transfer? Das ist gut. Also jetzt Aufnahme gestoppt, ja. Ja. Gut. Nee, also hier noch nicht. Ach so. Guck mal, da ist auch noch DSM 067, ist schon drin vorbereitet, siehst du. Ich werde jetzt aber auch hier mal stoppen, ne? Sag mal, war das wirklich 67?